Okay, dann schön, dass ihr alle da seid. Ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser Podiumsdiskussion. Was ist eine Partei für die Linke? Veranstaltet vom Berliner Chapter der Platypus Affiliated Society. Platypus wurde 2006 in Chicago gegründet und veranstaltet in Chapters weltweit Lesekreise, Podiumsdiskussionen, Forschung und Journalismus rund um die Probleme und Aufgaben, die sich aus dem Erbe der alten 1920er, 30er, neuen 1960er, 70er und der postpolitischen Linken der 1980er und 90er Jahre ergeben, um dabei Möglichkeiten einer emanzipatorischen Linken heute auszuloten. Hier in Berlin, für alle, die es nicht wissen, läuft aktuell unser Lesekreis Was ist revolutionärer Marxismus? Der findet immer am Mittwoch um 18:30 Uhr im Hedwig-Dom-Haus der HU, das ist da hinten in der Ziegelstraße, statt. In der nächsten Woche lesen wir, wenn ich richtig informiert bin, die These über den Begriff der Geschichte von Walter Benjamin. Nee, Trotzki. Während des Oktober, das tut mir leid. Fake News. Außerdem veranstalten wir Coffee Breaks, zweimal wöchentlich, immer dienstags, nachmittags und am Donnerstag um 17 Uhr im Café Latvio hier in Mitte, da hinten am Hackischen Markt. Da ist jeder eingeladen, vorbeizukommen und mit uns über die Lage der Welt, der Linken und alle Fragen, die ihr schon immer mal zu Marxismus hattet, zu diskutieren. Zudem geben wir eine monatlich erscheinende Zeitschrift heraus, die Platypus Review, besser gesagt zwei Ausgaben davon, eine auf Deutsch, eine auf Englisch. Die ist ein offenes Forum für die Frage, die sich aus der für jede Frage, die sich aus der Geschichte der Linken ergibt. Wenn ihr dafür einen Artikel schreiben wollt, zum Beispiel in Antwort auf dieses Podium, meldet euch bei uns, die Adresse steht hinten auf der PR. Jede Position ist willkommen und nehmt mit eurem gerne so viele Ausgaben hiervon mit, wie ihr wollt. Dafür sind sie da, ist umsonst. Ansonsten findet ihr alle Infos zu unseren laufenden Veranstaltungen auf unserer Website platypus1917.org oder auf unseren Social Media Kanälen. Da heißt es immer Platypus Berlin. Findet man zum Beispiel auf Instagram oder auf Telegram. Genau, so viel an Vorspiel. Zum Podium. Ich werde jetzt einmal kurz einführen, was wir heute diskutieren werden, euch dann unsere Sprecher vorstellen und dann so ein bisschen kurz den Ablauf erklären. Die Panelbeschreibung ist folgende. Was ist eine Partei für die Linke? Eine Spaltung der Partei Die Linke durch Sarah Wagenknecht und ihre Anhänger erscheint weiterhin sehr wahrscheinlich und wird aus verschiedener Richtung begrüßt, während andere Stimmen in der Partei noch nach Einheit rufen. Zuletzt erklärte in etwa die Konferenz Revolutionärer Bruch die Partei Die Linke und alle Versuche zu deren Veränderung für gescheitert und rief zu einem Bruch mit ihr als ersten Schritt zum Aufbau einer unabhängigen revolutionären Partei auf. Gleichzeitig bezeichnete die Jugend für Sozialismus den Jugendverband von Die Linke, Solid, als nicht mehr reformierbar und will einen großen sozialistischen Jugendverband, Zitat, abseits von Solid aufbauen. Bedeutende Teile der Partei Die Linke verstanden die Partei im letzten Jahrzehnt zunehmend als Sammelbecken für aktivistische Bewegungen. Prominentester Exponent war vielleicht die Interventionistische Linke. Auch von der Interventionistischen Linken trennten sich in den letzten Jahren verschiedene Gruppen und Einzelpersonen und waren unzufrieden mit ihrer Entwicklung hin zu einer parteiförmigen Organisation. Die gegenwärtigen Diskussionen und Unzufriedenheiten rund um die Partei Die Linke, aber auch auf der breiteren deutschen Linken, weisen somit alle auf das zentrale Problem der politischen Partei für die Linke hin. Dies wirft eine Frage auf, die bis in die Zeit der Ersten Internationale zurückreicht. Was würde es für die Linke heute bedeuten, politisch organisiert zu handeln? In diesem Kontext stellen Sie uns folgende Fragen. Was ist die Bedeutung einer politischen Partei für die Linke? Wo verorten unsere Panelisten sich hinsichtlich des Aufbaus einer politischen Partei heute? Welche Bedeutung hat der Marxismus für die Klärung dieser Aufgabe? Darüber diskutieren heute und damit ein herzliches Willkommen an unsere Sprecher. Zu meiner Rechten Inga Solti, er ist Referent für Außen-, Friedens- und Sicherheitspolitik am Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Dann einen Platz weiter Ralf Krämer, er war 2004 einer der Initiatoren der Bildung der WASG, die sich dann 2007 mit der PDS zur Partei Die Linke vereinigte. Er war etliche Jahre Mitglied des Parteivorstands und Mitglied der Kommissionen, die das 2011 beschlossene und immer noch gültige Erfurter Programm der Partei erarbeitet haben. 2022 ist danach die Mitgliederentscheid für die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen und wegen weiterer Differenzen, unter anderem zur Friedenspolitik, aus der Partei ausgetreten. Er arbeitet seit 2002 als Gewerkschaftssekretär im Bereich Wirtschaftspolitik. Dann ein Platz weiter, Stefan Schneider. Er ist Redakteur von Klasse gegen Klasse. Und zu guter Letzt, ganz rechts, Sebastian Vogel. Sebastian ist Mitglied von Platypus und arbeitet als Krankenpfleger. Zum Ablauf. Jeder unserer Sprecher hat jetzt 8 bis 10 Minuten Zeit für ein Eröffnungsstatement. Marius gibt eine Minute vor dem Ende ein kurzes Signal und sagt dann auch nochmal, wenn der letzte Satz zu sprechen wäre. Im Anschluss an diese Eröffnungsrunde hat jeder der Sprecher circa 3 Minuten Zeit, um auf die Eröffnungsstatements der anderen zu antworten. Im Anschluss daran öffnen wir die Runde für Fragen. Es gibt eine Frage, Antworten. Könnt ihr also gerne während der Diskussion schon überlegen, was ihr denn gerne wissen wollt von unseren Sprechern. Außerdem, das sage ich jetzt gleich, werden wir im Anschluss an diese Diskussion noch ein Bier trinken gehen. Wer will, kann sich da gerne anschließen. Wo genau, sage ich dann am Ende. Soweit. Und damit vielleicht ein kurzer Applaus für unsere Sprecher. Und ich übergebe das Mikrofon an Inga. Man sollte nicht klatschen, bevor man nicht weiß, was kommt. Also, die Frage, welche Partei braucht es für die Linke, ist eine ganz wichtige Frage, weil alle Widersprüche unserer heutigen Gesellschaften nicht im Rahmen des Kapitalismus bearbeitet werden können. Das heißt also, die Frage von kapitalistischer Ausbeutung, von unsicherer Arbeit, prekärer Arbeit, ausgebeuteter Arbeit ist nicht im Kapitalismus zu regeln. Die Frage der die Wohnungsfrage ist nicht im Rahmen des Kapitalismus zu beheben. Die Umwelt- und Ökologiefrage ist nicht im Rahmen des Kapitalismus zu bearbeiten. Die Frage des Patriarchats, Geschlechterungerechtigkeit und Ungleichheit und sexualisierter Gewalt ist auch nicht im Rahmen des Kapitalismus zu beheben. Und die Frage des Friedens in der Welt und friedlicher Verhältnisse in der Welt eben auch nicht. Das heißt also, es braucht eine Kraft, die den Kapitalismus überwinden kann. Und ich bin davon überzeugt, dass es nicht, und ich glaube, das ist ein bisschen Eulen nach Athen tragen, wenn ihr zu einer Veranstaltung kommt, die unter dieser Fragestellung steht, aber dass es nicht ohne eine Partei gehen kann, also den Kapitalismus zu überwinden. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass es nicht ohne eine Massenpartei gehen kann. Und das heißt also, dass in entwickelten kapitalistischen Gesellschaften es sozusagen Transformation des Kapitalismus über den Kapitalismus hinaus eben von Massenparteien getragen werden muss, die vor der großen Herausforderung stehen, sozusagen eine Politik in und gegen den Staat durchzuführen, die vor der Herausforderung stehen, revolutionäre Realpolitik zu verfolgen. Das heißt, eine Politik, die radikale Reformen durchsetzt, aber nicht, weil sie glaubt, dass die Reformen auf Dauer gestellt sind oder das Endziel sind, sondern immer mit dem Ziel, sozusagen die Kampfbedingungen für Klassenkämpfe zu verbessern, um eben im Prinzip fortzuschreiten zu einer Überwindung des Kapitalismus. Die real existierende Massenpartei in Deutschland ist die Linkspartei. Das heißt, sozusagen es ist richtig, dass man sich mit der Linkspartei auseinandersetzt. Und trotzdem muss man eben sehen oder den Zustand der Lage oder den Zustand der Partei sehen und den Ernst der Lage erkennen. Die Partei ist in einer tiefen Existenzkrise. Es geht jetzt wirklich um alles oder nichts. Es ist so, dass die Partei ja immer als plurale Partei gegründet worden ist und immer Streitigkeiten hatte. Das war der Streit über Regieren und Opposition. Das war der Streit über die Frage der Migration und das ist jetzt der Streit eben über letztlich die Frage, wie verhält man sich zum Ukraine-Krieg, obwohl die Parteilinie da eigentlich eine ziemlich klare ist, aber es gibt natürlich sehr laute Stimmen, die jetzt beispielsweise dass die Frage der Sanktionen sowieso aufweichen wollen, aber auch die Frage von Waffenlieferungen, namentlich Bodo Ramelow oder die Bremer Linke und so weiter. Es gibt Austritte links wie rechts, also sozusagen auf der einen Seite, die sagen, die Partei sei sozusagen scheitere oder versage in einer mangelnden Kritik an dem Putin-Regime und in einer mangelnden Kritik an Russland, und die andere Seite, die sagt, die Partei gebe ihre friedenspolitischen Positionen auf. Und man sieht, dass es letzten Endes auch dazu führt, dass die Partei sozusagen fast gefangen ist, weil sie eben, geht sie in die eine Richtung, verliert sie auf der einen Seite, geht sie in die andere, verliert sie auf der anderen Seite. Aber die Stasis, also sich gar nicht zu verhalten und die Wahrnehmung, die auch viele Leute haben, dass die Partei in diesen Fragen herumeiert, führt eben auch dazu, dass Leute austreten, weil es eine Form von Führungslosigkeit ist. Und die Krise der Partei, muss man aber auch sagen, also wenn man die Frage stellt, naja, warum gibt es diese Krise, hat das was zu tun mit taktischen Fehlern, strategischen Fehlern, dem falschen Personal, dann muss man erstmal sozusagen zur Kenntnis nehmen, dass diese Krise linker sozialistischer Politik eigentlich in allen kernkapitalistischen Zentrumsstaaten so existiert. Das heißt, es gibt offensichtlich strukturelle Gründe. Das hat in der Linken viel damit zu tun, einerseits ist der Krieg die Linke spaltet, so wie historisch eigentlich alle Kriege die Linke gespalten haben, von 1914, Erster Weltkrieg, über dann eben die Spaltung in zwei deutsche Staaten, über den Zweiten Golfkrieg 1990 mit der Entstehung der Antideutschen, dann 1999 mit der Entstehung eines menschenrechtskriegerischen Flügels, der dann vor allem von den Grünen verkörpert wurde, aber eben sozusagen auch Auswirkungen hat auf die innerlinke Diskussion. 2003 dann die Entstehung der Soft-Antideutschen während des Irakkriegs, die also für die Bombardierung des Bagdads sich damals aussprachen. Das heißt also, es gibt sozusagen diese strukturellen Gründe, dass der Krieg die Linke spaltet. Es zeigt sich aber auch, dass die Partei, die als pluralistische Partei gegründet worden ist, dass das gut funktioniert, wenn man Erfolg hat, aber dass sozusagen, wenn die Erfolge ausbleiben, es dazu führt, dass halt die Flügel sich gegenseitig verantwortlich machen, eigentlich für den Niedergang, und natürlich mit den Flügelkämpfen, die sich auch ineinander verbissen haben, dann letzten Endes es auch um letztlich Karrierewege geht oder um Köstchen, weil natürlich einfach die Möglichkeiten in der Partei geringer werden. Hinzu kommt, dass die Partei eine sehr neue Mitgliedschaft hat. Also sie war ja sehr stark im Osten verankert, also in den westlichen Landesverbänden stirbt eigentlich so die alten Kader, die alten Funktionäre, die die Partei getragen haben, sterben weg. Es sind viele neue dabei, aber die mit ganz anderen Fragen in die Partei kommen, als es die ältere Kohorte hat. Also die ältere Kohorte kommt vielfach aus der Friedensbewegung, Entspannungspolitik in den 80er Jahren, kommt aus den Protesten gegen die Agenda 2010, gegen neoliberalen Umbau des Sozialstaats. Und du hast eine neue Generation, die sehr viel stärker politisiert worden ist durch prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Mietenexplosion, also den Mietenwahnsinn, durch die Angst vor der AfD. Und da kommt dann sehr schnell sozusagen der Vorwurf der Rechtsoffenheit oder wenn man plötzlich ähnliche Positionen vertritt im zum Beispiel Ukraine-Krieg, wie es die AfD tut, obwohl aus völlig entgegengesetzten Gründen. Aber sozusagen das führt eben letztlich dazu, dass die Partei innerlich zerrissen ist und dass Teile in der Partei, die glauben, die Partei zusammenhalten zu können, eben dann zum Strukturkonservatismus neigen, eben nicht, also sich nicht in die eine oder andere Richtung zu stark hinauszulehnen. Ich will nur darüber jetzt nicht mehr viel Worte verlieren, ob das jetzt irgendwie gerettet werden kann oder ob eine Spaltung gut ist, ja oder nein. Aber ich will darauf hinweisen, was eigentlich passiert, wenn diese Linke als Massenpartei scheitert. Also ich habe, als die Partei gegründet worden ist, 2007, 2008, im Argument und dann im Socialism and Democracy, in der amerikanischen Zeitschrift, die Linke damals noch interpretiert als sozusagen Ausdruck des wachsenden Widerstands gegen den Neoliberalismus. Und ich bin heute davon überzeugt, dass die These falsch war. Also, sondern dass die Linke im Grunde genommen ein Geschenk der DDR gewesen ist, was man auch daran sehen kann, dass also sozusagen des Sozialismusversuchs in einem deutschen Staat, was man auch daran sehen kann, dass also die WASG, Ralf sitzt ja neben mir, ne, also so wichtig, so toll und großartig das war, aber die Dynamik der Klassenkämpfe gegen die SPD, ne, neoliberalisierte Grüne, eben in Nordrhein-Westfalen nur ausreichte, um 2,2% der Stimmen zu holen. Und von daher, glaube ich, muss man sich einfach auch vergegenwärtigen, dass eine linke Partei heute unter Bedingungen der historischen Schwäche der Arbeiterinnenbewegung kämpft, was ja auch dazu führt, dass bestimmte Thematiken, die weniger klassenpolitische Fragen sind, auch immer mehr Bedeutung bekommen, weil eben sowas wie Ende Gelände oder letzte Generation einfach eine viel größere Präsenz hat als die letzte Tarifrunde im öffentlichen Dienst oder halt die Metall-Tarifrunde in Stahl und Elektro. Und sozusagen, das ist, glaube ich, sozusagen die Ausgangslage. Und das Problem ist, dass es letztlich jetzt, also die Frage ist, ob es gelingt, die Linke sozusagen zu stabilisieren über den Krieg hinaus. 2025 ist das Stichjahr, weil wenn die Linke scheitert, dann hat man letztlich italienische Verhältnisse. Also im Prinzip eine Situation, in der es keine sozialistische Massenpartei mehr gibt und die von einer sozialistischen Massenpartei vertretenen sozusagen Kritiken einfach auch nicht mehr gehört werden, was auch damit zusammenhängt, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung, für die ich arbeite, eben nach 8 Jahren auch abgewickelt werden würde, und damit verbunden ist eigentlich fast der komplette Verlust linker Gegenöffentlichkeit. Also man muss sich klar machen, also Jacobin, Junge Welt werden vermutlich überleben, vielleicht Papi Rossa, aber das wird der Westfälische Dampfbootverlag, VSA, die Zeitschrift Sozialismus, das historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus, das Argument, die Prokla, also sozusagen die gesamte Bandbreite an Gegenöffentlichkeit von links dürfte im Ergebnis davon verschwinden, neben den Studienstipendien für Arbeiterkinder und linke Studis, kein Geld mehr für kleine linke Innis und so weiter. Und das wäre dramatisch, weil es eben bedeutet, dass Protest letztlich und Widerstand von rechts kommen wird. Und wie es ja jetzt schon der Fall ist und letzten Endes also von rechts artikuliert werden wird. Und dann hat man die Situation, dass von links mal irgendwie sowas kommt wie komisches wie Beppe Grillo, Fünf-Sterne-Bewegung, aber am Ende halt Meloni die Macht übernimmt. Hier wäre es dann eben die AfD. Ja, hallo. Ich will mal ein bisschen an Inga anschließen, und zwar vor allem an der Sache, dass ich ihm völlig zustimme, dass eine linke Partei, die was bewegen will, eine linke Massenpartei sein müsste. Nun musste ich ein bisschen schmunzeln, als dann die Partei Die Linke sozusagen als Beispiel genommen wurde, weil eigentlich war das natürlich auch schon die Schrumpfversion einer Massenpartei. Ich bin ja von dieser etwas älteren Generation und komme aus dem Westen, und damals war ich mit dieser Begründung Mitglied der SPD. Das machte allerdings unter dem Aspekt Massenpartei noch einen ganz anderen Sinn, weil das waren ungefähr 1 Million Mitglieder nur in Westdeutschland damals. Ja? Also eine etwas andere Größenordnung. Natürlich mit anderen Nachteilen politisch verbunden. Ich bin ja da auch nicht ohne Grund dann ausgetreten. Das Zweite, wo er sich eigentlich ein Stück weit selber ein bisschen, fand ich, widersprochen hat, ist, weil er am Anfang betont hat, und alle Fragen können nicht im Kapitalismus gelöst werden, aber faktisch ging es dann doch um, wie soll man sagen, Realpolitik, eine revolutionäre Realpolitik, die aber dann, naja, auch im Wesentlichen revolutionär heißt und nicht unbedingt irgendwie die Revolution nach vorne bringt, was ich aber gar nicht kritisieren will, sondern was ich finde, was man realistisch zur Kenntnis nehmen muss, dass das eben nicht ansteht im Moment und absehbar mit der Revolution. Und das Zweite ist, dass ich denke, dass die Spaltung der Linken, und ich finde, faktisch ist sie gespalten, und das wird sich dann wahrscheinlich auch in irgendeiner Weise organisationspolitisch vollziehen, vermute ich. Die hat natürlich politische Hintergründe, und da ist es auch, glaube ich, macht es keinen Sinn zu sagen, die eine Seite spaltet und die andere versucht zusammenzuhalten. Also jedenfalls sehe ich im Parteiforscher nicht viele, die zusammenhalten wollen, sondern da ist eigentlich jetzt auch eine Politik im Gange, die eigentlich bewusst sagt, irgendwie ein Teil soll raus. Und darum wollte ich und will ich auch eigentlich anfangen mit der Frage, wenn man fragt, was für eine Partei für die Linke, dass man eigentlich erstmal klar haben müsste, was für eine Linke ist eigentlich gemeint. Das betrifft ja nicht nur die Partei, das betrifft ja auch die gesellschaftliche Linke, und es gibt, denke ich, doch mittlerweile ziemlich unterschiedliche Auffassungen davon, was das überhaupt bedeuten soll, links zu sein. Also ich denke, es gibt sicherlich gemeinsame Grundlagen. Also man ist aktiv gegen Unterdrückung, Ausbeutung, ungerechtfertigte Ungleichheit, gegen Herrschaft aktiv sein. Aber wenn es konkreter wird, dann gibt es da doch schon große Differenzen, was man denn damit meint. Und das fängt schon an, um auf der grundsätzlichen Ebene zu bleiben, praktisch bei den Gerechtigkeitsvorstellungen, weil wenn man dann auch noch eine Massenpartei, dann muss man natürlich auch an Gerechtigkeitsvorstellungen anknüpfen, die sozusagen in der Masse verbreitet sind. Und da ist dann klar, dass es nicht nur um Gleichmacherei sowieso nicht, aber auch nicht nur um Bedarfsgerechtigkeit und alle sollen was kriegen geht, sondern dass ein wichtiger Aspekt auch Leistungsgerechtigkeit ist. Und ich fände es auch völlig falsch, diesen Aspekt jetzt irgendwie als neoliberalen Herangehensweise zu betrachten, sondern der Punkt ist ja, was man unter Leistung versteht. Die Neoliberalen verstehen unter Leistung praktisch der Erfolg, der sich in entsprechendem Einkommen so weiter niederschlägt. Wenn man aber davon redet, dass es darum geht, welche Beiträge leisten Leute zur Gesellschaft, was leisten sie an Arbeit, dann ist es, glaube ich, erstens in der Sache berechtigt und zweitens weitgehend verbreitet als Gerechtigkeitsvorstellung in der Klasse, dass Leute, die mehr beitragen, mehr arbeiten und sich mehr anstrengen, auch mehr kriegen sollen als andere, die das nicht tun. Und ehrlich gesagt, das war auch die Sicht von Marx, jedenfalls, wenn man sich Kritik des Gotha-Programms anguckt, für die sozusagen erste Phase der kommunistischen Gesellschaft, wo die Verteilung nach dem Maßstab geht, was haben die Leute beigetragen. Es geht um Gegenseitigkeit gewissermaßen. Und ich finde es auch richtig, dass man genau diesen Aspekt antikapitalistisch wendet, weil das ist natürlich ein Argument gegen den völlig unverdienten Reichtum sozusagen der Superreichen der herrschenden Klasse, der mit ihrer eigenen Arbeit überhaupt nichts zu tun hat und nicht sich begründen lässt. Und insoweit finde ich, dass man dass das auch ein zentraler Punkt für eine populäre und massenfähige linke Politik und Partei sein müsste. Und dass das auch im Mittelpunkt stehen müsste einer linken Partei, diese sozialen Fragen, die mit Ungleichheit und Kapitalismus zu tun haben. Das heißt natürlich nicht, dass das die einzigen Unterdrückungs- und Diskriminierungsverhältnisse sind, überhaupt nicht. Und ich rede auch überhaupt nicht von Haupt- und Nebenwidersprüchen, weil es eben verschiedene sind, die nebeneinander stehen, im Verhältnis miteinander treten und sich nicht gegenseitig so rum oder so rum, das eine mit dem anderen sich gleichzeitig automatisch miterledigt. Aber ich denke, dass diese sozialen, kapitalistischen Verhältnisse die sind, die die größte Prägewirkung für die Gesellschaft insgesamt und für die Lage der größten Zahl der Menschen haben, letztlich auch international, und dass das sozusagen die zentralen Fragen sein müssen, gerade wenn man auch Massenpartei haben will. Und es gibt dann noch ein paar Kontroversen, die ich ansprechen will. Das eine ist, Marxismus war gefragt, wäre mir wichtig, und was man darunter eigentlich versteht, was für ein Marxismus. Weil gerade in Deutschland ist Marxismus in den letzten, weiß ich nicht, 20 Jahren, habe ich den Eindruck, doch zunehmend etwas, was sich so im Bereich Ideologie, Kultur und so weiter Politik ein Stück weit bewegt, aber sage ich mal, politische Ökonomie und historischer Materialismus kommen da eigentlich nicht mehr groß vor, fände ich aber eigentlich am wichtigsten. Also erstmal realistische Analyse dessen, was läuft, inklusive dem, insbesondere was die herrschende Klasse auch so treibt und vorhat. Analysiert hierzulande kaum jemand. Dafür gibt es ja auch keine Stellen an der Uni, ist ja klar. Dann nächster Punkt, auf welchen territorialen Rahmen bezieht sich eigentlich linke Politik? Weil ich da auch für Realismus bin und weil ich denke, die Welt ist weiterhin oder sogar mehr denn je dadurch geprägt, dass es Nationalstaaten gibt, die jeweils für ihr Territorium zuständig sind, die Gestaltungsmacht haben und aber auch nicht darüber hinaus. Das heißt außer natürlich, sie sind die USA oder ein imperialistischer Staat, der den Anspruch erhebt, dass auch andere sich nach dem richten sollen, was seine Interessen so sind. Aber im Prinzip ist das auch, also die eigene Gesellschaft ist auch der Rahmen, in dem die Leute, die Menschen sozusagen, ihre Lage einschätzen, bewerten und sich politisch orientieren. Ja? Und man muss, denke ich, also eine linke Partei, die Massenpartei sein will, muss die Probleme und Interesse der Leute im eigenen Land in den Mittelpunkt stellen. Weil das ist das, was für die Leute selbst im Mittelpunkt steht und womit man sie ansprechen und gewinnen und mobilisieren kann. Nun ist Linke natürlich immer internationalistisch, schon klar, aber da ist auch die Frage, was denn das bedeutet. Es bedeutet aus meiner Sicht jedenfalls nicht irgendeine undifferenzierte Unterstützung oder gar Glorifizierung von Globalisierung oder der EU oder auch von internationaler Migration, die ja zum großen Teil erzwungene ist, ja, und gar nicht unbedingt vollgefunden werden sollte, sondern ein Problem darstellt, auch für die Leute selbst, die das in Kauf nehmen müssen. Sondern ich denke, linker Internationalismus war traditionell eigentlich Solidarität mit linken Bewegungen und mit Bevölkerungen in anderen Ländern, die sich eben gegen, in ihren Ländern gegen kapitalistische Verhältnisse und gegen Imperialismus und so weiter gewehrt haben und ihre Lage verbessern wollten. Mit denen war man solidarisch, hat sie unterstützt als Bewegung, als linke Bewegung. Eine ganz andere Frage ist, was der Staat macht. Aber es handelt sich ja um einen kapitalistischen Staat, mit dem wir es jeweils zu tun haben. Und dann muss man sich jetzt mal angucken, wie denn, das gehört auch zum Marxismus, finde ich, eine realistische marxistische Analyse, was denn die internationalen Verhältnisse sind. Und dann ist ja letzte Zeit manchmal wieder von Imperialismus die Rede. Aber wenn man ernsthaft von Imperialismus redet, ist, glaube ich, klar, dass es eine imperialistische Hauptmacht gibt in dieser Welt, die eindeutig dominiert, und das sind die USA. Und da gibt es aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Zweifel und nichts zu diskutieren. Diskutieren kann man, welche Staaten in welcher Weise noch alles imperialistisch sind. Aber dass es die USA sind, ist, glaube ich, eine völlig klare Nummer. Und es ist auch, glaube ich, wichtig, dass sich Linke gegen imperialistische Dominanz, gegen Erpressungsversuche, Interventionen wenden, auch wenn sie unter den Deckmäntelchen von Menschenrechten stattfinden, weil darum geht es in der Realität nämlich nie. Also so gut wie nie, würde ich sagen. Und ich finde, ehrlich gesagt, auch wichtig, dass man sich für Frieden, für die Beendigung von Kriegen, für die friedliche Lösung von Konflikten einsetzt, weil das letztlich auch die Bedingungen heutzutage schafft, um gesellschaftliche Fortschritte zu erzielen. Und aus meiner Sicht bedeutet das auch, dass man sich für den Ukraine-Krieg, für Friedenslösungen, Waffenstillstand, Verhandlungen einsetzen muss und gegen Aufrüstung und so weiter und so weiter. So, dass revolutionäre Partei nicht so anliegt, habe ich schon gesagt. Also insoweit, ich meine das schon ernst, man bräuchte eine linke Partei, die sich auf die Mehrheit der Bevölkerung orientiert. Das heißt, andersrum, deren Hauptfokus nicht darin besteht, ich sag mal, ich gehöre ja selbst dazu, aber sozusagen mehr oder weniger überschaubare linke, weiß akademische Milieus in größeren oder Universitätsstädten anzusprechen, sondern die normalen Leute in Anführungsstrichen. Ja, und wenn man sich anguckt, wie sich das real entwickelt hat in der Mitgliedschaft und auch in den Wahlergebnissen, ist die linke Partei da jetzt weiter entfernt als je zuvor. Darum brauchen wir, glaube ich, eine andere Partei, die das in Fokus nimmt und die das versucht. Und wenn es optimal liefe, hätten wir hinterher zwei linke Parteien, wo es dann darauf ankäme, dass die vernünftig miteinander umgehen. Ja, ich will mal anfangen damit, dass ich es super finde, dass ihr gern das Oktober lesen wollt nächste Woche. Weil nämlich das eine ganze Menge über die Parteifrage aussagt, diese Schrift, wie viele andere Schriften von Leo Trotzki auch. Ihr werdet es vielleicht euch nicht wundern, dass ich das gut finde, weil ich bin von Rio, der revolutionären internationalistischen Organisation, die Zeitung Klasse gegen Klasse rausgibt. Ich beziehe mich auf den Trotzkismus, bin Trotzkist und will euch erklären, warum in knapp 10 Minuten, mal gucken. Ich will mit der Frage der Partei ein bisschen anders anfangen als, oder beziehungsweise an den ersten paar Sätzen von Inga vielleicht ansetzen, nämlich der Kapitalismus ist nicht reformierbar und man muss ihn überwinden. So. Und das ist nämlich die Frage der Partei. Also die Frage der Überwindung des Kapitalismus ist nicht identisch mit der Parteifrage, aber die Frage, was für eine Partei wir brauchen, die können wir nur beantworten, wenn wir erstmal wissen, was wir überhaupt wollen. Also ist die Linke gescheitert, also die Linkspartei gescheitert, muss man sozusagen auf zwei Ebenen beantworten. Ist sie auf ihrem eigenen Terrain gescheitert, das heißt also Elektoralismus, auf Wahlen ausgerichtet, Parlamentsmehrheiten zu bekommen und links hier und da Brotkrumen zu erhalten und dann einen institutionellen Apparat aufzubauen, wo dann, wenn dieser Apparat auf einmal in der Krise ist, sich die Frage stellt, können wir überhaupt noch linke Politik machen, wenn der Staat aufhört, uns zu finanzieren? Ne, das ist ja das, was Inga so ein bisschen als ein Problemszenario aufgeworfen hat. Und ich würde sagen, naja, das Problemszenario ist erstmal, dass man sich überhaupt von den Finanzen des bürgerlichen Staats abhängig gemacht hat. Weil das Problem ist ja, also wenn die Linkspartei wirklich in Richtung einer revolutionären Partei gehen würde, was sie nicht kann, aber wenn sie das würde, dann würde der bürgerliche Staat auch ganz schnell aufhören, diese ganzen Projekte zu finanzieren, von denen Inga gesprochen hat. Und insofern ist die Frage, also was wollen wir eigentlich erreichen? Und ich würde sagen, wir brauchen eine sozialistische Revolution. Die Frage, ne, also wie, naja, du lachst, ne, aber die Frage ist, die andere Frage ist, wollen wir den Kapitalismus beibehalten? Weil dazwischen gibt es nichts. So, es gibt die eine oder die andere Frage. Die dritte ist, wie kommen wir dahin zur sozialistischen Revolution? Aber wenn wir erstmal sagen, die sozialistische Revolution ist unmöglich, dann, ja, dann müssen wir uns mit Klimakatastrophe, mit Ausbeutung, mit Unterdrückung, mit irgendwie kleines bisschen geringeren Übel und am Ende muss man doch die CDU wählen, weil sonst die AfD Landrat wird in Sonneberg. Also Leute, ne, also mit sowas kann man echt alles rechtfertigen. Und deswegen ist die Frage, was für eine Partei brauchen wir, wenn wir die Revolution wollen? So. Und da gibt es natürlich historisch schon ganz, ganz viele, viele Antworten. Ich werde mich jetzt nicht auf die Diskussion beziehen, da können wir vielleicht eine Diskussion drauf eingehen, diejenigen, die meinen, braucht keine Partei. Diejenigen, die wie Teile der IL gesagt haben, es wird uns zu parteiförmig hier. Ich würde eher sagen, es wurde ihnen ein bisschen zu reformistisch, aber das ist vielleicht eine etwas andere Art und Weise, das zu betrachten. Und genau, also ich denke, wir brauchen letzten Endes keine Partei, die darauf ausgerichtet ist, über Wahlen den kapitalistischen Staat zu verwalten. Wir brauchen eine Partei, deren Zentrum im Klassenkampf steht. Und das ist eine der ersten großen Auseinandersetzungen in der deutschen Sozialdemokratie zu Beginn des 20. Jahrhunderts gewesen, in der Debatte zwischen Kautsky und Luxemburg, in der Massenstreikdebatte über die Frage, ob man sozusagen auf die Wahlen warten soll, um dort möglichst viele Stimmen zu bekommen, oder ob die Aufgabe der damals noch sich als marxistisch verstehenden SPD diejenige gewesen wäre, die Klassenkämpfe in der Ruhr, im Ruhrgebiet voranzutreiben, um die Kräfteverhältnisse zu verändern. Also wie ihr euch vielleicht denken könnt, ich bin auf der Seite von Luxemburg, was das angeht. Und zwar deswegen, Luxemburg sagte, die Strategie von Kautsky, die läuft hier hinaus auf nichts als Parlamentarismus. Nicht, weil Kautsky in dem Moment, ne, das könnte man vielleicht später noch vertiefen, in dem Moment schon der Meinung gewesen wäre, dass man den Sozialismus nicht mehr braucht oder so, sondern aber, weil Kautskys Position, den Klassenkampf sozusagen auf die Hinterbank zu verschieben, am Ende auf nichts als Parlamentarismus hinausläuft. Und wir müssen sagen, der Klassenkampf muss im Vordergrund stehen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht zu Wahlen antreten können, dass wir nicht sozusagen als Revolutionärinnen das Parlament als Bühne benutzen können und müssen. Aber die Frage ist sozusagen, was ist das Zentrum des Klassenkampfs, was ist das Zentrum unserer Politik und es muss der Klassenkampf sein. Und zwar in einer Art und Weise, die dazu beiträgt, dass die Selbsttätigkeit der organisierten Arbeiterinnenklasse zunimmt. Und da kommen wir sozusagen zum nächsten Problem. Ne? Also es wurde einfach gesagt, die Arbeiterinnenbewegung ist in der historischen Krise weltweit. Das stimmt. Sie ist in der Krise der Führung, sie ist in der Krise ihres Selbstverständnisses. Das ist aber nicht einfach so vom Himmel gefallen. Das ist erstens durch Niederlagen, Konterrevolution und so weiter gekommen und zweitens durch ihre heutigen Führung. Ich will ein ganz kurzes aktuelles Beispiel benennen. In Frankreich gab es Massendemonstrationen, aufständische Verhältnisse. Wir haben es einen vorrevolutionären Moment genannt auf unserer zeitgleichen Klasse. Der hat sich nicht bis zum Ende entwickelt. Wir haben nicht, also Macron ist nicht gestürzt, die Rentenreform wurde nie zurückgeschlagen. Aber nicht, weil die Massen nicht über Monate lang zu Millionen auf der Straße gewesen wären und es auch Sektoren gegeben hätte, die tatsächlich unbefristete Streiks durchgeführt hätten, sondern weil die Gewerkschaftsbürokratien und die linken Parteien, Mélenchon etc., also der heute in Deutschland ja auch sozusagen, insbesondere von Wagenknecht, aber auch von anderen immer wieder als Referenz genommen wird, sie wollten keinen unbefristeten Generalstreik organisieren. Sie haben sich aktiv geweigert, das zu machen. Und dementsprechend ist die Frage doch, wie kommen wir dahin, also sozusagen die Selbsttätigkeit der Arbeiterinnenklasse voranzutreiben auf eine Art und Weise, dass wir diese bürokratischen, reformistischen Führungen der Arbeiterinnenklasse und der Jugend, der sozialen Bewegung hinauswerfen können, überwinden können. Und das kann man nicht, indem man sozusagen einfach nur im stillen Kämmerchen sitzt oder sozusagen sagt, wir brauchen keine Partei oder vielleicht sagt, wir müssen nicht in den Gewerkschaften arbeiten, sondern wir machen rote Gewerkschaftsopposition und was auch immer, was es da für Antworten gibt. Sondern ich will mich beziehen auf auf die Perspektive, die Lenin auch so auf diese Frage sozusagen hatte. Nämlich hat er gesagt, wir müssen revolutionäre Fraktionen in den Massen, in den Massenorganisationen aufbauen. Wir müssen, also er hat mit der, nach 1914, nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs mit der Sozialdemokratie gebrochen und hat gesagt, wir müssen, müssen eine revolutionäre Partei aufbauen. Und das bedeutet aber nicht, dass wir nicht mehr mit den Massen in Aktion treten, dass wir sozusagen nur unsere kleinen radikalen Zirkelchen machen oder so, sondern wir müssen in den Massenorganisationen der Gewerkschaften und so weiter, in großen Massenbewegungen revolutionäre Fraktionen aufbauen, die in der Lage sind, die Führung zu konfrontieren. Und zwar nicht nur ideologisch, wie es Rosa Luxemburg sehr, sehr gut gemacht hat, gegen Kautsky und gegen Bernstein noch viel mehr auch gegen Friedrich Ebert und so weiter in der Novemberrevolution, sondern wir müssen eine materielle Kraft aufbauen, die in der Lage ist, diese Bürokratien rauszuwerfen. Rosa Luxemburg hat ganz zum Ende ihres Lebens diese Schlussfolgerung aufgezogen und hat die KPD gegründet, wenige Tage bevor sie ermordet wurde. Sie hat diese aber zu spät gezogen. Sie hat nicht gedacht, dass man eine materielle Kraft außerhalb der SPD aufbauen muss, um die Massen von der SPD wegzuziehen. Stattdessen wurde sie ermordet. Ich sage das deswegen, weil die Frage sozusagen, warum wir so eine Partei brauchen, tatsächlich, wie Ralf ja auch gesagt hat und Inga auch gesagt hat, wenn ich mich richtig erinnere, ja, durchzogen ist von der Frage, was sozusagen Marxismus in Deutschland bedeutet, nämlich häufig, also nicht nur, dass es in den letzten 20 Jahren eher akademisch vielleicht war, sondern bezogen wird auf das Erbe des Stalinismus, auf die DDR und so weiter. Und wo wir ganz klar sagen müssen, meines Erachtens, dass das, was wir aufbauen wollen, wenn wir sagen, eine revolutionäre Partei hat mit der stalinistischen Entartung nichts zu tun. Wenn der Sozialismus, den wir wollen, hat mit der stalinistischen Degeneration der Sowjetunion, mit der bürokratischen DDR und so weiter nichts zu tun. Sondern es ist ein Sozialismus der Selbsttätigkeit der Arbeiterin, der Rätedemokratie und der demokratischen Planwirtschaft von unten. Hätte noch sehr, sehr viel mehr Dinge zu sagen. Ich muss jetzt gleich leider beenden, die wir vielleicht in der Diskussion nochmal ansprechen können. Aber um auf dieser Ebene der Beziehung zwischen der Klasse und der Partei kurz zu verweilen für die letzte Minute. Leo Trotzki hat inmitten des Spanischen Bürgerinnenkriegs einen Text geschrieben, den ich euch sehr empfehle. Der heißt Klasse, Partei und Führung. Warum wurde das spanische Proletariat geschlagen? Und er wehrt sich gegen die stalinistische Führung, den Verrat der Revolution durch den Stalinismus. Er wehrt sich aber auch gegen diejenigen, die sagen, naja, die Arbeiterklasse wollte ja nicht kämpfen. Die waren ja nicht bereit dafür und so weiter. Sondern er setzt den Fokus darauf, dass eine revolutionäre Führung im Klassenkampf erkämpft werden muss. Wir können nicht an der Seite stehen und sagen, hallo, hier machen wir Revolution, sondern wir müssen beweisen, dass wir die Klasse anführen können. Das können wir nur, wenn wir heute diese Vorbereitungsaufgaben beginnen, eine unabhängige revolutionäre Partei aufzubauen, die tatsächlich in den Klassenkämpfen eine alternative Führung schon heute aufstellen kann, um dann nicht erst zu spät wie Weihnachten 1918 zur KPD zu kommen, die dann aber nicht in der Lage war, die Ereignisse noch entscheidend zu wenden. Genau. Die gegenwärtigen Diskussionen um die Partei Die Linke unter den Bedingungen der Depression der internationalen Linken, der um sich greifenden Demoralisierung und Depolitisierung lassen die Frage der Partei in einem gewissen Kontrast zum letzten Jahrzehnt erscheinen. Ging es in der letzten Dekade um die Einheit divergierender linker Strömungen in und um die Partei Die Linke, so scheint im Moment die Frage der Spaltung und mit ihr das Gespenst sektiererischer Organisationsformen zurückgekehrt zu sein. Doch was ist der historische Horizont dieser möglichen Spaltung? Wodurch ist sie motiviert? Welche Möglichkeiten bietet sie? Oder stellt sie nur ein weiteres Kapitel in der anhaltenden, agitierten, aktionistischen Orientierungslosigkeit der Linken dar, die tiefere historische Fragen und Probleme unterdrückt und unbewusst die Diskussionen und Ideen des 20. Jahrhunderts mit all seinen Dogmatisierungen und Denktabus wiederholt, in endlosen Auseinandersetzungen um Strategie und Taktik? Die Partei Die Linke ist 2007 aus einer Fusion der Partei PBS, der Nachfolgepartei der SED, und der BASG, einer Abspaltung linker Sozialdemokraten von der SPD, infolge der neoliberalen Politik unter Gerhard Schröder und seiner rot-grünen Regierung entstanden. Die Geschichte dieser Partei lässt sich bis tief ins 20. Jahrhundert zur Zweiten Internationale und zur Krise und Spaltung des Marxismus zurückverfolgen und ruft Möglichkeiten und Probleme linker Politik des 20. Jahrhunderts in Erinnerung. Wenn wir die momentane Situation der Partei wieder als weltpolitische Frage, weder als weltpolitische Frage des 21. Jahrhunderts noch als reines Ränkespiel betrachten wollen, so ist es notwendig, genauer zu betrachten, was die Ursprünge der Partei im Marxismus bedeutet haben. Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs schrieb Lenin in einem enzyklopädischen Eintrag zu Karl Marx 1915, dass die Idee der Evolution, der Entwicklung, in das gesellschaftliche Bewusstsein eingegangen sei. Nur nicht in der viel inhaltsreicheren, umfassenderen Formulierung, die Marx und Engels ausgehend von der Hegelschen Philosophie gegeben haben. Bereits durchlaufene Stadien werden nochmals, aber in anderer Form und auf höheren Stufen, als Negation der Negation durchlaufen. Eine Entwicklung, die laut Lenin nicht geradlinig, sondern in Spiralen vor sich geht, also mit unerwarteten neuen Rückschritten und Niederlagen verbunden sei. Eine sprunghafte, mit Katastrophen verbundene, revolutionäre Entwicklung. Es stellt sich die Frage, ob unsere Gegenwart einen Fortschritt gegenüber der Vergangenheit darstellt. Für Marx und Engels ging es 1848 um die Spaltung der Arbeiterklasse und die Unabhängigkeit ihrer sozialen und politischen Institutionen von der kleinbürgerlichen Demokratie. Für Marx und Engels galt es, sich nach den Erfahrungen von 1848, die eine unerhörte Blamage darstellten, keine Täuschung darüber zu machen, dass ein Rückfall hinter die bürgerliche Gesellschaft stattgefunden habe. Politik im Sinne von Marx und Engels, anschließend an die bürgerlichen Radikalen, war nicht determiniert durch soziologisch bestimmbare Interessen einer Gruppe von Menschen, sondern durch den historischen Horizont der Möglichkeiten der Transformation von Gesellschaft in Geschichte. Wie Marx schreibt, sollte man sich nicht die bornierte Vorstellung machen, dass der kleinbürgerliche Demokrat nur sein egoistisches Klasseninteresse durchsetzen wolle. Vielmehr glaubt er, dass die besonderen Bedingungen seiner Befreiung, also die bürgerlichen Sozialbeziehungen und die anhaltende bürgerlich-demokratische Revolution, auch die allgemeinen Bedingungen sind, unter denen die moderne Gesellschaft gerettet und der Klassenkampf vermieden werden kann. Marx schreibt dazu, Zitat, was die kleinbürgerlichen Demokraten zu Vertretern des Kleinbürgertums macht, ist, dass sie im Kopf nicht über die Schranken hinauskommen, worüber jener nicht im Leben hinauskommt, dass sie daher zu denselben Aufgaben und Lösungen theoretisch getrieben werden, wohin jenen das materielle Interesse und die gesellschaftliche Lage praktisch treiben. Dies ist überhaupt das Verhältnis der politischen und literarischen Vertreter einer Klasse zu der Klasse, die sie vertreten. Zitat Ende. In den 1830er und 1840er Jahren begann die industrielle Revolution in Europa in Gestalt der Arbeiterklasse ins Bewusstsein zu treten. Dieses Bewusstsein offenbarte die moderne bürgerliche Gesellschaft als in einer tiefen Krise begriffen. Die bürgerlichen Sozialbeziehungen, beruhend auf dem freien Austausch der Arbeit als Ware, wurden durch die industrielle Revolution unterminiert. Industrielle Produktion sprengte die bürgerlichen Sozialbeziehungen. Strukturelle Arbeitslosigkeit führte zu einer Konkurrenz der Arbeiter und enteignete sie somit de facto ihres einzigen Besitzes, ihrer auf dem Markt verkaufbaren wahre Arbeitskraft. Die kleinbürgerliche Demokratie versucht, das Küken in die Schale zurückzustecken und diese bürgerlichen Sozialbeziehungen zu rekonstituieren, den Wert der Arbeit zu realisieren. Gleiches versucht auch die Arbeiterklasse, die ohne historisches Bewusstsein ihrer Aufgabe nichts anderes als kleinbürgerlich ist. Also zum Beispiel Lenins trade-unionistisches Bewusstsein. Für den Marxismus, anfangs nur Marx und Engels, war die Frage, wie diese Kämpfe Kapitalismus nicht nur rekonstituieren, sondern über ihn hinausweisen, indem sie an die Grenzen dieser gesellschaftlichen Pathologie stoßen und diese in all ihren widersprüchlichen Ausdrucksformen bewusst machen, sie organisieren, praktisch und theoretisch. Marx und Engels stellten nach der Revolution von 1848 fest, dass das Proletariat während der Revolution in der allgemeinen Bewegung unter die Herrschaft und Leitung der kleinbürgerlichen Demokratie geraten war, die für die Arbeiter, Zitat, weit gefährlicher als die liberale Partei war. Genau. Aus den Erfahrungen von 1848 zogen sie die Lehre, dass die Selbstständigkeit der Arbeiterpartei gegenüber der kleinbürgerlichen Demokratie hergestellt und das Proletariat als Avantgarde der demokratischen Revolution die Bedingungen der sozialen Revolution erst herstellen, den revolutionären Ausgangspunkt erst schaffen müsste, die Verhältnisse, unter denen allein die Revolution ernsthaft wird. Zitat: Die Revolution des 19. Jahrhunderts muss die Toten ihre Toten begraben lassen, um bei ihrem eigenen Inhalt anzukommen. Laut Marx hofft die kleinbürgerliche Demokratie, die Arbeiter mit Almosen zu bestechen und ihre revolutionäre Kraft zu brechen zu können. Die Arbeiter würden Lohnarbeiter bleiben, wie bisher, nur mit besserem Lohn und gesicherterer Existenz, durch Beschäftigung seitens des Staates und Wohltätigkeitsmaßregeln. Marx hingegen betrachtete es als politische Aufgabe, die kleinbürgerlichen Forderungen der Arbeiterklasse im Kampf für den Sozialismus zu transformieren und die Revolution permanent zu machen. Während die demokratischen, also Zitat Marx, während die demokratischen Kleinbürger die Revolution möglichst rasch und unter Durchführung höchstens der obigen Ansprüche zum Abschlusse bringen wollen, ist es unser Interesse und unsere Aufgabe, die Revolution permanent zu machen. Solange, bis alle mehr oder weniger besitzenden Klassen von der Herrschaft verdrängt sind, die Staatsgewalt vom Proletariat erobert und die Assoziation der Proletarier nicht nur in einem Lande, sondern in allen herrschenden Ländern der ganzen Welt so weit fortgeschritten ist, dass die Konkurrenz der Proletarier in diesen Ländern aufgehört hat und dass wenigstens die entscheidenden produktiven Kräfte in den Händen der Proletarier konzentriert sind. Es kann sich für uns nicht um die Veränderung des Privateigentums handeln, sondern nur um seine Vernichtung, nicht um die Vertuschung der Klassengegensätze, sondern um Aufhebung der Klassen, nicht um Verbesserung der bestehenden Gesellschaft, sondern um die Gründung einer neuen. In ihrer Rede auf dem Gründungsparteitag der KPD am 31. Dezember 1918 sagte Rosa Luxemburg: Parteigenossen, wir stehen also heute, wie ich schon erwähnt habe, geführt durch den Gang der historischen Dialektik und bereichert um die ganze inzwischen zurückgelegte 70-jährige kapitalistische Entwicklung, wieder an der Stelle, wo Marx und Engels 1848 standen, als sie zum ersten Mal das Banner des internationalen Sozialismus aufrollten. Was geschah während dieser 70-jährigen kapitalistischen Entwicklung? Die Periode zwischen 1848 und 1918 sah zunächst die Gründung der ersten Internationale unter dem Eindruck des amerikanischen Bürgerkriegs, noch unter dem Einschluss der Anarchisten. Die erste Internationale zerfiel, nicht ohne Lehren aus der Niederlage der Kommune 1871 bis 1876, also bis 1876 ist sie zerfallen. 1889 gründete sich die zweite Internationale, diesmal unter Ausschluss der Anarchisten, aber weitestgehende Einheit der Arbeiterklasse in unabhängigen, selbstständigen, sozialistischen Massenparteien. Eine Klasse, eine Partei war die Idee der Organisation der zweiten Internationale, wie sie von deren Theoretiker, Haupttheoretiker Karl Kautsky formuliert wurde. Wie weiter oben schon erwähnt, taucht im jetzigen Moment prominent die Frage der Spaltung der Partei im Kontext von Die Linke wieder auf. Immer wieder wird Die Linke dabei als reformistisch, opportunistisch und revisionistisch gebrandmarkt. Doch welche Annahmen stehen hinter diesen Begriffen? Was war die Bedeutung von Reformismus, Revisionismus und Opportunismus? Können wir diese heute ohne weiteres als Arsenal zur Kritik an der Partei Die Linke verwenden oder missbrauchen wir sie nicht? Diese Begriffe rufen den Revisionismusstreit innerhalb der zweiten Internationale in Erinnerung. Um die Jahrtausendwende zum 20. Jahrhundert warf Eduard Bernstein, selbst ein Schüler von Karl Marx, in seiner Broschüre Die Voraussetzung des Sozialismus Zweifel am revolutionären Weg des Marxismus auf und fragte, gerade unter dem Eindruck der englischen Gewerkschaften und ihrer Erfolge, ob nicht ein Hinüberwachsen in den Sozialismus möglich sei. Die Frage war die von Mitteln und Zwecken der Bewegung und vom evolutionären Fortschritt, einer geradlinigen Entwicklung. Okay, ich muss zum Abschluss kommen. Bist du fast fertig? Okay, ja, ein bisschen noch. ist noch eine Seite. Rosa Luxemburg und Lini hießen den Revisionismusstreit als Symptom des Wachstums der Partei willkommen. Sie warfen die Frage auf, ob nicht die Durcharbeitung dieses Symptoms innerhalb der Arbeiterbewegung selbst zur Überwindung des Kapitalismus führt. Reformismus, Revisionismus und Opportunismus stellten sich als ein praktisches Bedürfnis, als ein wirklicher Widerspruch, als ein drohender Rückfall innerhalb der tiefer in die Gesellschaft eingedrungenen Arbeiterbewegung und ihrer Parteien, die die Krise der Gesellschaft vorantreiben und vertieften, heraus. Diese Auseinandersetzung des Revisionismusstreits, die Luxemburg und Lenin noch als Anhänger und Schüler Kautskys führten, erhielt rückblickend seine wirkliche Bedeutung erst durch die Zustimmung der SPD zu den Kriegskrediten 1914 und den daraus resultierenden Zerfall der Zweiten Internationale. Aus dieser Krise und dem Bürgerkrieg innerhalb des Marxismus, verschiedener Marxisten, die um die Führung der Arbeiterbewegung kämpften, ging letztendlich die dritte kommunistische Internationale hervor. Es waren also unter den Bedingungen der Revolution unterschiedliche marxistische Parteien entstanden. Lenin sah dies nicht nur als möglich und wünschenswert, sondern sogar als eine Notwendigkeit der Revolution. Unter dem Eindruck der von Lenin, Luxemburg und Trotzki als möglich erachteten, gescheiterten Weltrevolution von 1917-19 geschah nach der Liquidation der zweiten auch die Liquidation der dritten Internationale durch den Stalinismus, welcher nichts anderes war als eine Anpassung an dieses Scheitern und eine Liquidation des Marxismus in die kleinbürgerliche Demokratie. Wir leben heute in den Trümmern, die dieses Scheitern hinterlassen hat. Sowohl die sozialdemokratischen als auch stalinistischen Parteien veränderten sich nach dem Zweiten Weltkrieg noch einmal grundlegend und wurden zu tragenden Parteien des Wohlfahrtsstaates. In Westdeutschland wurde die SPD die loyale Opposition innerhalb der Großen Koalition aus CDU und SPD, die seit den Anfängen der Bundesrepublik diese regiert. In der DDR wurden SPD und KPD auf Geheiß der Sowjetunion zur SED fusioniert und bildeten bis 1989 die Regierungspartei. Die Arbeiterklasse wurde zu einem Partner in der Produktion oder einer bloßen Interessensgruppe degradiert, die von der kleinbürgerlichen Demokratie unterworfen, die Wahl viel mal mehr dem einen, mal dem anderen Repräsentanten, aber eigentlich irgendwie allen zufällt. Aus beiden Parteien, SPD und SED, gingen, wie schon oben beschrieben, die Partei Die Linke hervor. Ist die Idee der Spaltung der Linkspartei heute ein praktisches Bedürfnis, eine Notwendigkeit der Arbeiterbewegung im Kampf für den Sozialismus? Ist dies eine Frage des Klassenkampfes? Können wir die Begriffe, Ideen, Konzepte, Urteile, die früher einmal plausibel erschienen, auf die Linkspartei verwenden, ohne ihnen Gewalt anzutun und ihres kritischen Kerns zu entledigen? Heute scheinen wir von diesen Ideen und ihrer praktischen Bedeutung weit entfernt. Gleichzeitig lassen sie uns nicht los und junge Linke entdecken sie immer wieder von neuem. Das 20. Jahrhundert nach der gescheiterten Weltrevolution hat uns nicht nur quantitativ von diesen Problemen entfernt, sondern sie liegen unter einem wachsenden Berg von Dogmatisierung und Denktabus begraben. Die Frage ist, wie, vielleicht sogar ob, die Regression in Wiederholung immer noch eine Möglichkeit bietet, die verloren gegangenen, scheinbar nur verzerrt wahrnehmbaren Aufgaben wieder aufzunehmen. Wie wird eine neue Generation von jungen Linken mit ihren Fragen an die Gegenwart und Geschichte der Linken in der Frage der Partei gebildet, das heißt letztlich erzogen und unterrichtet? Platypus steht ein für den Gedanken, dass diese Fragen ohne eine selbstkritische historische Reflexion des eigenen Verständnisses von Marxismus nicht zu begreifen sind. Ursprung ist das Ziel, Karl Kraus. Danke. Kommen zu den Antworten. Und ich würde sagen, unsere Sprecher, die nicht Sebastian sind, haben gerne ein bisschen mehr Zeit für die Antworten, dass das hier auch hier mit gerechten Dingen zugeht. So. Genau, deswegen Inga. Alles klar. Also, ich bin ja total glücklich, wie häufig und wie positiv der Bezug auf Rosa Luxemburg ist. Weil ich denke, dass Rosa Luxemburg eine der wichtigsten Theoretikerinnen im historischen Marxismus ist und eine große Relevanz hat für das Verständnis und revolutionäre Strategie im Hier und Heute. Allerdings, ein kleiner Werbeblock, wie ich in meinem Essay Rosa Luxemburgs Sozialismusstrategie, das ist ein Video-Essay, kann man sich auf YouTube auch angucken, argumentiert habe, ist es halt, dass Rosa Luxemburg eben im Verhältnis Betrieb, Straße und Parlament sich das eben nicht hat auseinanderdividieren lassen, sondern dass sozusagen die Aufgabe es ist, in allen Bereichen revolutionäre Politik zu machen. Und das beinhaltet halt das Parlament. Und um das Parlament, du hast gesagt, das Parlament darf man als Bühne benutzen, aber da muss man natürlich in einem, sozusagen nach Wahlen und auf einem parlamentarischen System funktionierenden System erstmal Millionen Menschen davon überzeugen, um überhaupt das Parlament als Bühne nutzen zu können. Ne? Ich glaube, also was, wenn du sagst Revolution, ne? Und Revolution, wenn das ist ja eine Chiffre dafür, die Überwindung des Kapitalismus, sozusagen, und die Lehre aus dem Scheitern des Reformismus. Nun ist es aber so, dass die historische Revolution sich so vorgestellt worden ist als Bewegungsrevolution. Das heißt also, ne, sie ist im Prinzip im Verhältnis, also es gibt den engen Zusammenhang zwischen Krieg und Revolution, 1870, 71, Pariser Kommune 1905, russisch-japanischer Krieg, russische Revolution von 1905, ne, Erster Weltkrieg, also Antikriegsrevolution von Irland bis Ostasien. Und das war eben die Vorstellung, es gibt Massenheerkriege, dort werden die ganzen Bauernkinder und die Arbeiterkinder mit Waffen ausgerüstet und irgendwann drehen sie die Gewehre um und dann setzen sie ihre Herrschenden ab. Ich weiß ja nicht, wie viele von euch jetzt irgendwie gerade in der Bundeswehr sind und sich ausbilden lassen an der Waffe und sozusagen, wie man sich das dann vorstellt. Ne? Also das muss man dann schon konkretisieren. Und ich glaube, das ist eben die historische Lehre des Marxismus im 20. Jahrhundert, dass Revolution eben nicht mehr nach dem Bewegungskrieg-Modus funktioniert, sondern nach dem Stellungskrieg. Also das ist Gramscis Lehre eigentlich aus dem Scheitern der Revolution im Westen. Und daraus folgt auch, mit Nikos Poulantzas gesprochen, dem marxistischen Staatstheoretiker, dass man den Staat eben, weil du sagtest, ne, irgendwie, man darf nicht die Revolution mit den Finanzen des bürgerlichen Staates machen. Der bürgerliche Staat ist im Kapitalismus ein kapitalistischer Staat, ist vollkommen klar. Ne, also der sozusagen funktioniert auf der Grundlage von Verschuldung bei den internationalen Finanzmärkten, das heißt, er ist strukturell abhängig vom Kapitalismus, aber sozusagen du kannst... sozusagen der Staat ist zugleich eine Verdichtung gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse. So, ja? Also das sozusagen, das kann man irgendwie von jeder dem Proletariat helfenden Bildungsreform bis hin zu also sozusagen Bastionen innerhalb des Kapitalismus, die revolutionäre Politik mit den Mitteln dieses Staates finanzieren. Und von daher, also sozusagen, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis von Poulantzas, dass eben der Staat eine Verdichtung von gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen ist. Und ich glaube, Marxismus heißt für mich die historische Lehre des progressiven Neoliberalismus ist die, dass es sozusagen, es wird keinen gesellschaftlichen Fortschritt ohne die organisierte Arbeiterinnenbewegung geben. Na, also das heißt, du hast, also der Neoliberalismus kam, oder die neuen sozialen Bewegungen, Feminismus, Umweltbewegung, sexuelle Minderheitenbewegung und so weiter, kamen politisch an die Macht, über Rot-Grün zum Zeitpunkt einer tiefen, tiefen Schwäche und Niederlage der organisierten Arbeiterbewegung. Und im Ergebnis bekamst du nicht den Ökosozialismus, sondern das Dosenpfand und Emissionshandel für welcher Konzern darf wie viel die Luft verpesten. Du bekamst Quotenregelungen für Aktienkonzerne und eben nicht die totale Ausfinanzierung und Sozialisierung der Reproduktionsarbeit, ne? Also eine Abschaffung des Patriarchats. Weil es eben klar ist, also die Arbeiterbewegung ist die einzige, die kapitalseitig wirksam werden kann. Und das glaube ich, also du hast gesagt, es ist eine Krise der Führung, eine Krise des Selbstverständnisses der Linken und es gab auch Niederlagen, weil die hast du nicht thematisiert. Und im Grunde müsste man sagen, also die Bedingungen, ohne reformistische Führer und ohne stalinistische Führer, hattest du perfekt in Großbritannien vor Jeremy Corbyn. Da hattest du die ISO und die SWP hat perfekte Bedingungen und konnten an der Seite der Klasse, hätten sie Millionen begeistern können. Warum haben sie das nicht gemacht? Weil das eben sektiererische Politik ist. Und von daher sozusagen ist es, also mein Plädoyer ist, dass wir uns vergegenwärtigen müssen, wie tief die Niederlage von 1979 und 89 ist. Der Neoliberalismus hat die Kräfteverhältnisse der zwischen Kapital und Arbeit in einer solch dramatischen Weise zugunsten des Kapitals verschoben. Und die Aufgabe sozialistischer Politik heute ist es, die Arbeiterbewegung zu reorganisieren. Das geht aber nur durch Massenparteien. Ja, ich kann mich einerseits wieder vielem anschließen, was Inga gesagt hat, aber ich will es eher auch noch ein bisschen noch weiter treiben, sozusagen mit der Kritik gewissermaßen an den zwei anderen Beiträgen, weil, na gut, fangen wir damit an, da war ja immer viel auch im Klassenkampf die Rede, das finde ich auch nicht, finde aber nicht der, was soll denn das heißen, weil faktisch findet Klassenkampf ständig im Kapitalismus statt. Und bedeutet nun keineswegs, dass der den Kapitalismus zunächst überwindet. Ja. Also faktisch bin ich als Gewerkschaftssekretär, also ist gewissermaßen mein Selbstverständnis, quasi hauptamtlicher, bezahlter Funktionär für den Klassenkampf. Ja. Na gut, das wird jetzt die Gewerkschaft nicht insgesamt so formulieren, aber irgendwie finde ich schon, dass das so ist, weil der konkrete tagtägliche Klassenkampf findet in den ökonomischen Auseinandersetzungen, in den Tarifauseinandersetzungen statt, in den politischen Auseinandersetzungen um konkrete Fragen der staatlichen Politik, ja, um Entlastungsmaßnahmen, um Sozialreformen oder auch Deformen sozusagen. Da findet Klassenkampf statt. Um ideologische Fragen findet Klassenkampf statt. Streiks, auch gerne, natürlich Generalstreik ist auch Klassenkampf, wenn die Masse dann, also die Klasse dann tatsächlich komplett streikt. Ich glaube, die meisten Generalstreiks in den Ländern, bei denen das öfter stattfindet, sind eigentlich bessere Demonstrationsveranstaltungen. Es ist nicht so, dass die ganze Produktion da irgendwie steht und dass das irgendwie, wenn die das drei Tage teilen, bricht alles zusammen und dann kommt die Revolution. Das ist, glaube ich, eine ziemliche Illusion. Und also ja, man merkt vielleicht, ich bin insgesamt, wird man vielleicht im Laufe der Zeit ein bisschen, habe mich von einigen, ich sag mal, Illusionen ein Stück weit verabschiedet, wie das alles geht. Wenn gesagt wird, wir brauchen eine sozialistische Revolution, also ist schon klar, es geht um die Überwindung des Kapitalismus, sehe ich ja auch so prinzipiell, fragt sich nur, wie soll das gehen, was soll das heißen, wie stellt man sich das vor? Da hat Inga schon gesagt, also es ist, glaube ich, nicht besonders realistisch, sich das noch so vorzustellen, wie das vielleicht 1917 in Russland geklappt hat. Das wird so hier nicht funktionieren. Wie kann es denn überhaupt funktionieren? Und das ist dann wahrscheinlich doch ein bisschen anders, als sich manche das revolutionsromantisch irgendwie vorstellen. Ich will es aber noch weiter tragen. Also ich finde, es geht nicht nur um die Frage, wie kann man es politisch durchsetzen, wie kann man die Massen und die Kämpfe und die Kräfte organisieren, um das, das Kapital von der Macht zu vertreiben, sondern wie geht es dann weiter? Was macht man denn dann? Also ich meine, die Hauptaufgabe, sag ich mal, eines sozialistischen Aufbaus, einer anderen Gesellschaftsordnung ist, dafür zu sorgen, dass der gesellschaftliche Produktions- und Lebensprozess anders sozialistisch organisiert wird. Das heißt aber, er muss auch funktionieren, ne? Und er muss besser funktionieren als vorher. Den Leuten muss es besser gehen. Also ich hätte ja mal die Befürchtung, wenn jetzt wirklich irgendwo aus irgendwelchen Gründen irgendwo plötzlich eine Revolution auf die Weise, wie sich das einige vorstellen, durchsetzt, das würde im Desaster enden, fürchte ich. Und da wäre keinem mit gedient, sondern da wäre es für die nächsten 30 Jahre erledigt. Also man muss da, glaube ich, schon ein bisschen drüber diskutieren, auch historische Erfahrungen diskutieren. Und da finde ich schon auch Erfahrungen des Realsozialismus in Anführungsstrichen sind da relevant. Also man muss so eine Vorstellung haben, wie könnte denn eine Ökonomie funktionieren, welche Rolle spielt dabei der Staat, spielt dabei der Markt, spielt dabei Selbstverwaltung, spielen dabei andere Kooperationsformen. Und man darf da keine, glaube ich, das geht dann schon irgendwie, freie Kooperation, die Leute sind sich einig, es gibt keine Konkurrenz mehr und keine Ausbeutung und alles flutscht wie fast von alleine. Finde ich etwas naiv, sage ich mal. Und also zum Schluss, zugespitzt, mein Verständnis von Marxismus ist nicht das einer, böse gesagt, Kombination von Politizismus, Revolutionsromantik und Voluntarismus. Ja, wiederum extrem viele Dinge, auf die man antworten könnte. Ich hoffe, wir haben in der Diskussionsrunde noch ein bisschen Zeit. Ich will mal wieder mit Inga anfangen und seine Gramsci- und Podanzas-Bezüge beantworten, weil auch ich würde mich als Gramscianer bezeichnen. Ich finde aber, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung meistens, aber insgesamt die Linke in vielen, vielen Ländern Gramsci ziemliche Gewalt angetan hat, in der Vorstellung, dass sozusagen seine Interpretation der Differenzen zwischen der Revolution im Osten und im Westen, dass das bedeuten würde, dass Stellungskrieg, wie Gramsci es formuliert, bedeuten würde, sich in die kapitalistischen Institutionen einzugraben und quasi den langen Marsch durch die Institutionen zu praktizieren. So hat Gramsci das nämlich nicht gemeint. Das, was Gramsci gesagt hat, war, dass in kapitalistischen, entwickelten Gesellschaften mit einer starken Zivilgesellschaft, also mit, das heißt mit starken Institutionen, die er als einen erweiterten Staat begriffen hat, also als Legitimationsinstanzen der bürgerlichen Demokratie, dass dort natürlich auch Klassenkampf stattfindet Und dass es notwendig ist, diese Institutionen, also diese Institutionen zu überwinden, bevor man den Staat zerschlagen kann. Das Ziel ist aber, den Staat zu zerschlagen, weiterhin. Es gibt viele Berührungspunkte in der Diskussion zwischen Gramsci und Trotzki über diese Frage, was Bewegungskrieg und Stellungskrieg bedeutet. Und ich kann das jetzt nicht ausführen, würde euch auf unsere Website Klassik und Klassik verweisen. Wenn ihr einfach mal Gramsci Trotzki sucht, dann werdet ihr sehr, sehr viele Texte dazu finden, die sehr spannend in diese Richtung gehen. Aber was sozusagen die Frage betrifft, wie man mit diesen Institutionen umgeht, dazu hat sich Trotzki im Verlauf seines Lebens sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Er war nämlich nicht nur der Anführer der russischen Revolution, sondern hat den größten Teil seiner zweiten Lebenshälfte damit verbracht, darüber nachzudenken, wie man die Revolution im Westen hinbekommt. Aus dem Exil meistens sogar noch. Und in dieser Situation hat er, um nochmal das Beispiel Frankreich zu bemühen, 1935 darüber diskutiert, wie man in Frankreich mit diesem Problem umgehen kann, dass es eine Massenarbeiterinnenbewegung gab, die aber stark integriert war in den bürgerlichen Staat. Und er hat eine interessante Analogie gemacht. Er hat gesagt, es gibt viele Bezugnahmen auf die Französische Revolution, aber wenn wir uns schon auf die Französische Revolution beziehen, dann lasst uns doch auf ihre radikalsten Momente beziehen. Lasst uns doch auf den Jakobinerkonvent beziehen und lasst uns sozusagen all diejenigen, die sagen, wir brauchen wir müssen die französische Revolution wiederholen. Lasst uns nicht beziehen auf das, was dann daraus wurde, auf Napoleon Bonaparte. Lasst uns nicht beziehen auf sozusagen die bürgerlichen Vereinnahmungen sozusagen, sondern lasst uns auf die radikalste demokratischste Form, die es gab, den Jakobinerkonvent beziehen. Und lasst uns im heutigen Frankreich die Präsidentschaft abschaffen und lasst uns versuchen, sozusagen so radikal wie es geht, in der bürgerlichen Demokratie voranzuschreiten. Und dann werden wir sehen, dass an irgendeinem Punkt, dass die bürgerliche Demokratie das nicht zu machen gewillt ist. Dass wir in der gemeinsamen Erfahrung der organisierten Arbeiterklasse in Bewegung die Grenzen der bürgerlichen Demokratie und die Grenzen des Staates austesten und ihn dann überwinden können. Vorausgesetzt, wir nehmen uns das halt tatsächlich vor und wir nehmen uns dazu auch einen Weg vor, der diejenigen Führungen, die heute real existieren, tatsächlich konfrontieren kann. Und genau, es gibt leider viel zu viele Dinge, auf die man antworten müsste, aber ich habe vorhin sozusagen viel über die Bürokratien gesprochen und Inga hat über Massenparteien gesprochen. Und ich glaube, man muss sagen, dass die Frage der Massenpartei, was mit der Frage, die Massenpartei ist ja nicht das Problem eigentlich, die Frage ist die Einheit der Klasse. Und die Massenparteien, die heute existieren, vertiefen die Spaltung der Klasse. Sie haben die Prekarisierung vorangetrieben, die Gewerkschaftsbürokratien, die halten die Spaltung aufrecht. In Frankreich, um bei dem Beispiel zu bleiben, haben die Gewerkschaftsbürokratien während des Kampfes gegen die Rentenreform nicht gleichzeitig gesagt, wir müssen gegen die Löhne kämpfen, gegen die niedrigen Löhne kämpfen, um gegen die Inflation zu kämpfen, sondern im Gegenteil haben gesagt, die Lohnfragen müssen wir jetzt weglassen, weil das wäre uns zu radikal. Was hat das aber bedeutet? Die prekärsten Teile der Klasse, die nicht bis morgen denken können, weil sie keinen Lohn haben, sind nicht gegen die Rentenreform auf die Straße gegangen, weil sie sich gesagt haben, naja, ob ich jetzt in 30 Jahren zu wenig Geld habe, interessiert mich nicht, wenn ich morgen zu wenig Geld habe. Das heißt, man muss diese Fragen miteinander verbinden. Und insofern, ja, wir brauchen eine revolutionäre Partei, die die Einheit der Klasse vorantreibt. Das ist aber keineswegs identisch, damit eine Massenpartei aufzubauen. Also vielleicht direkt anschließend zur Massenpartei. Ich glaube, dass hinter dem Begriff heutzutage schon naturalisierte Annahmen der Geschichte des 20. Jahrhunderts stehen, die so ein bisschen Unklarheit darüber bringen, was überhaupt eigentlich eine Massenpartei auch vor allen Dingen im marxistisch-sozialistischen Sinne bedeutet hat. Und eine Massenpartei, wie wir sie heute kennen, also zum Beispiel auch schon von der Linkspartei als Massenpartei zu reden, ist in gewisser Art und Weise schwierig, nur weil Millionen Menschen sie in gewisser Art und Weise wählen. Ich glaube, du hattest vorhin auch immer wieder erwähnt, die Selbsttätigkeit von Menschen zu fördern. Die Massenparteien der Zweiten Internationale waren vor allen Dingen Massenparteien, weil sie auch soziale Institutionen hatten, neben den Gewerkschaften noch andere, die quasi auch unabhängig organisiert waren. Und die Geschichte des 20. Jahrhunderts, vor allen Dingen, also zum Beispiel Willy Brandt schreibt in seiner Biografie, dass es eine bewusste Entscheidung der Neugründung der SPD nach 1945 war, diese Organisation aufzugeben. Und deswegen habe ich vielleicht auch ein bisschen polemisch diese loyale Opposition der Großen Koalition nach 1945 gesagt, weil man quasi, also die Idee war, dass die Erfahrung des Faschismus es notwendig macht, staatstragender zu werden und weniger oppositionell, weniger, wie man es heute sagen würde, fundamentale Opposition zu betreiben. Und deswegen hat man halt alle anderen Organisationen eigentlich fast liquidiert, bis auf die Gewerkschaften. Und auch die Gewerkschaften haben sich nach 1945 fundamental geändert. Deswegen ist es halt, also ich glaube, diese Annahmen, diese Bilder, die wir heutzutage davon haben, was eine Gewerkschaft und was eine Partei ist, sind sehr durch diese Erfahrung des 20. Jahrhunderts, durch die Niederlagen geprägt. Wie Ralf das ja auch gerade schon gesagt hat, eigentlich ist die Linkspartei schon eine Schrumpfversion der SPD. Und die Linkspartei ist in gewisser Art und Weise eine Interessensgruppe geworden, die halt Druck auf die SPD ausüben sollte. Und in gewisser Art und Weise waren das schon auch die Jusos der 70er Jahre, nur halt innerhalb der SPD. Und diese Jusos haben halt den Marsch durch die Institutionen angetreten und haben dann sich in gewisser Art und Weise gespalten. Und genau, also worauf ich eigentlich hinweisen will, ist diese tiefere, vergrabene Geschichte des 20. Jahrhunderts, die, glaube ich, die Brille so ein bisschen, also die verzerrt, was eigentlich diese Begriffe der sozialen und politischen Institutionen der Arbeiterklasse im 19. Jahrhundert mal bedeutet haben. Und genau, ich sollte mich ja kurz halten, deswegen glaube ich, reicht es jetzt erstmal und dann würde ich gerne die Fragen hören, auch wenn ich noch ein paar andere Sachen zu sagen hätte. So, danke euch allen. Dann steigen wir jetzt in die Diskussion. Ich würde vorher vielleicht mal sagen, was sehr heiß ist. Falls ich mal sehr großen Durst habe, wir haben hier ein bisschen Wasser vorne. Ich kann das vielleicht mal. Nee? Okay, dann gebe ich. Ich gebe mal so eine Flasche durch einfach und dann so wieder kommt. Oder zwei. So, machen wir das mal noch. Dann jetzt ist die Diskussion offen für Fragen aus dem Publikum. Ich würde so rumgehen und das Mikro immer hinbringen. Bitte stellen Sie das Mikrofon. Immer eine Frage, dann Antwort der Panelisten. Ich versuche so ein bisschen zu merken, wer sich nacheinander gemeldet hat. Hier war die erste Meldung, glaube ich. Genau. Achso. Ja. Ich wollte erst mal sagen, weil ja immer gesagt wird, das sind alle hier für die Partei. Also ich nicht. Also ich würde erst mal sagen, also ich bin Rätekommunist. Ich werde, mein alter Spruch ist, Revolution ist keine Parteisache. Und ich fühle mich da eher bestätigt, wenn da wieder gesagt wird, ja, also gerade die verschiedensten trotzkistischen Gruppen und so, die sehen immer wieder Chancen, mal Corbyn, ich weiß nicht, wer in den letzten 10 Jahren, also alles durch die Syriza und wie die alle hießen, bestimmte Fraktionen, und dann wurde immer gesagt, ja, aber da ist dann irgendein Parat der Führung oder sonst was, das hat dann nicht geklappt. Und ich werde erstmal ganz anders anfangen, nämlich eben von den Massen, also es ist zunehmend eine Weltarbeiterinnenklasse, ist man die Engelwörter, hat das gut sagt, deswegen finde ich es auch diese, das fand ich ganz interessant, was der Ralf Krämer, also es ist ja Sarah Wagner, die Ideologie, diese Vorstellung, dass man nach einer Nationalstaat, das war also hinter dem Kapitalismus zurückfällt, der Kapitalismus ist immer global, stattdessen ist dieses Proletariat, das ist ein Weltproletariat, das lebt auch hier, die Streiks hier werden schon in Englisch und so geführt, zum Beispiel bei den Guerilla-Workers, aber auch bei anderen, da reden die gar nicht mehr Deutsch, sondern Spanisch, Englisch, und ganz viel mal natürlich mit dieser Migrationsforderung, also dieser AfD-Sprech, das hat mich total gestört, also Migration ist natürlich Teil des Kapitalismus, aber das, was er hier will, ist natürlich nichts anderes, als sozusagen die Migrantinnen eben weghalten, und da kann man dann fragen, in welcher Form er das dann will, also Sarah Wagner will es ja dann auch militant machen, also wie das andere, aber gut, die Frage ist ja Kommunistin, ist eine ganz andere Frage, die müssen sich mit diesem Dreck eh nicht beschäftigen, sondern da ist eher die Frage, was eine Weltarbeiterinnenklasse gäbe. Und genau, da wäre halt meine Frage, wie die Leute darauf gucken, warum es dann immer neue Organisationen und Parteien, das ist den Guerilla-Workern so scheißegal, die interessiert nicht, welche Partei, ob da ist gerade wieder neu oder Gruppierung, oder, sondern wie die Kampfbedingungen, sondern wie man die verbessert und so weiter. Und es gibt gute Beispiele, erfolgreiche Beispiele von den Arbeiterinnen da, von den LKW-Arbeiterinnen auf einer, genau, die waren auf einer Raststätte, die hat es überhaupt nicht interessiert, dieser ganze Ideologie-Sache und so. Und die wurden dann unterstützt und die haben Siegreis gewonnen, polnische LKW-Fahrerinnen und so. Und so, das ist ein Erfolg, so macht man eben, das ist Kommunismus im Kleinen, so kann man, das sind Keime einer Weltrevolution. Und wo gesagt wurde, irgendwie auf Trotzki der Bezug, man soll es auf die progressiven Momente der französischen Revolution, da würde ich aber nicht sagen, das war nicht der jakobinische Kongress, sondern das war Babeuf und das waren die Frühkommunistinnen, die ja schon hingerichtet wurden von den Jakobinern. Deswegen wundert man, also es ist halt nicht unverständlich, dass Trotzki dann eben nicht auf die Radikalsten, der aber hat ja im Grundsatz auch die Radikalsten hinrichtet, sondern dass er sich dann auf den Jakobiner-Kongress und nicht auf Babu und die Leute, die bezogen hat. Das wäre der radikalste Teil. Ich beziehe mich auch auf den radikalsten Teil der Oktoberrevolution. Das waren die Aufständischen Bolschewiki im Zusammenhang mit den Anarchisten sozusagen im Herbst 1917 bis, würde ich mal sagen, Februar, März 1918. Das ist der radikalste Teil, auf den man es noch beziehen kann, das Rätekommunist mindestens. Ja, die Frage wäre generell, ob man statt den ganzen, ob Sie denn jetzt denken, dass die ganze Diskussion, was das bei ganz konkreten Arbeiterinnen, wie eben diesen VW, also diesen Guerilla-Workerinnen, oder ob es vielleicht jetzt auch bei uns in so einem Stadtteil arbeitet, ob Sie nicht da denken, dass das die Leute gar nicht interessiert, sondern dass die eine kommunistische Praxis heute ist, die Schranken zu überwinden, sozusagen, wenn die Leute, wie Leute, reden die Leute, Deutsch, Englisch, Spanisch, ist ganz egal, wäre ganz praktisch, das zu überwinden. Und sozusagen, genau, ob das nicht der kommunistische Erfolg als wie immer neue Organisationsdebatten, die ja, da kann man noch über 20 Jahre drüber. Dankeschön, du kannst gerne mal bereit machen, du bist das nächste. Achso, direkt? Ja. Okay, alles klar. Also, Weltarbeiterklasse, ja. Das ist erstmal eine strukturelle Vorbedingung für sozialistische Politik. Wir haben, also man muss sich da klar machen, bis 2006, also erstmal die Revolution nach dem Zweiten Weltkrieg waren vornehmlich Kleinbauern und Landarbeiterrevolutionen, also die kamen vom Land und nicht eher vom Proletariat getragen, weil das eben auch die Mehrheiten in den Bevölkerungsmehrheiten in den Ländern waren, wo dann eben die Revolution stattfand, von China 49, Kuba 59 und so weiter und so fort. Das hat sich geändert, weil eben mit den neoliberalen Freihandelsabkommen seit eben der neoliberalen Wende es eine annähernde Verdopplung der Lohnabhängigen weltweit gegeben hat. Seit 2006 leben mehr Menschen in den Städten als auf dem Land. Das ist eine prinzipielle positive Grundbedingung, weil sozusagen man Marx ja auch davon überzeugt war, dass sozusagen damit sich auch die Klassengegensätze zuspitzen. Allerdings ist es eben halt so, weil gesagt wurde, die Massenparteien spalten oder zerstören die Einheit der Klasse. Das machen nicht die Massenparteien, das macht der Kapitalismus. Weil die Einheit, also Frank Depper hat in diesem wunderbaren Buch Einheit und Spaltung der Arbeiterklasse nochmal aufgezeigt, dass der Naturzustand der Arbeiterklasse einer der Spaltung ist und nicht der Einheit. Und Poulantzas hat es ähnlich argumentiert, der Staat hat die Funktion, die herrschende Klasse zu organisieren und die beherrschende Klasse zu desorganisieren. Ne? Also wir werden alle mit Noten sozusagen geteilt, wir werden über den Arbeitsmarkt in Konkurrenz gesetzt, die einen bekommen, haben den NC fürs Studium, die anderen haben es nicht, die einen kriegen Abitur, die anderen haben es nicht, die einen werden nach der vierten Klasse in die Hauptschule abgeschoben, die anderen dürfen Abitur machen und so weiter. Das ist sozusagen die Spaltung der Arbeiterklasse über den Staat. Jetzt kann man sagen, man muss diesen Staat zerstören. Du hast es erwähnt mit Gramsci und dem erweiterten Staat. Ich möchte mal irgendwie darauf hinweisen, wer die Letzten waren, die so gedacht haben, dass eben sozusagen der Staat, der Erweiterte, letzten Endes nur dazu da ist, das herrschende System zu reproduzieren. Ich habe das in meinem Artikel Links und Rechts, also Links-Rechts im historischen kritischen Wörterbuch des Marxismus, als den fordistischen Marxismus oder Reproduktionsmarxismus bezeichnet. Und das waren genau diejenigen, die sozusagen ab dem meinten, von der politischen Ökonomie wieder abzusehen, sich auf Kultur, Ideologie zu kümmern. Im Prinzip das, was Ralf ja auch über die Entwicklung des Marxismus gesagt hat, die Frankfurter Schule, Althusser, der französische strukturalistische Marxismus, aber auch Foucault und Pasolini, die haben halt 1968 glaube ich, das ist eine weltrevolutionäre Situation, dann hat das nicht so ganz funktioniert und dann kamen sie plötzlich auf die Idee, naja, im Prinzip die Revolution, die Arbeiterklasse ist völlig integriert und die einzigen, die noch Revolution machen können, sind Ranggruppen. Also die Kiffer bei Herbert Marcuse, die psychischen Kranken bei Foucault, die Kleinkriminellen bei Foucault und Pasolini und so weiter und so fort. Die Arbeiterklasse ist völlig integriert. Und wo sitzen die Leute heute? Die sind bei den Grünen, die sind im Zentrum Liberale Moderne, die haben erst den Pol Pot gut gefunden und machen heute Krieg, sozusagen bewaffnen, den ukrainischen Volkskrieg gegen Russland, gegen das sie sowieso schon waren, als sie jung waren. Das heißt also, das insektiererische Position und die Aufgabe besteht in meinen Augen eben darin, anzuerkennen, was ist die reale Arbeiterklasse und sie ist, mit Klaus Dörre gesprochen, demobilisiert. Die Frage ist, wie kann man die Arbeiterklasse remobilisieren unter den Bedingungen? Das ist eine hohe, sehr schwierige Aufgabe, die setzt aber auch voraus, dass du sagtest, die Arbeiterklasse hatte in der Vorkriegszeit vom Ersten Weltkrieg und in der Weimarer Zeit ihre eigenen Organisationen. Die waren aber, also Arbeitersportvereine, total geil alles, Konsumgenossenschaften und so weiter. Aber die gab es nur aus Not, die waren aus Not geboren. Und wir müssen uns halt klar machen, dass wir in einem sozusagen, dass der sozialstaatlich organisierte Kapitalismus die Nöte der Arbeiterklasse vermittelt über den Staat. Vermittelt über sozusagen, hast du ein Wohngeld, hast du ein Anrecht auf Wohngeld, hast du sozusagen, wie sieht ein Hartz-IV-Bezüge aus, werden die angehoben oder nicht? Und das ist natürlich eine Frage des Klassenkampfs, das stimme ich völlig überein mit dem, was Ralf gesagt hat. Ne? Und das sind aber sozusagen, wir müssen uns mit dem realen Kapitalismus von heute beschäftigen und dann die Bezüge, ich bin voll dafür, die Bezüge in der Vergangenheit zu suchen. Ich glaube auch, dass der Wiederaufbau der Arbeiterklasse uns zurückwirft auf sehr viel theoretisches Material aus den 1870er, 1880er Jahren, bin ich voll dabei. Aber man muss es sozusagen lesen vor dem Hintergrund der realen Verhältnisse des globalisierten Kapitalismus. Ja, ich versuche es ein bisschen kürzer. Ich würde auch vorschlagen, dass vielleicht mehrere, sonst wird das, kommt zu wenig dran. Also ganz kurz zur Migration. Also mir ging es nicht darum, Migration quasi gewaltsam an der Grenze zu stoppen, sondern mir ging es darum, dafür zu sorgen, dass die Leute da, wo sie geboren sind, da, wo sie leben, Bedingungen haben, ihr Leben verbessern können, Perspektiven sehen und keinen Grund sehen, also jedenfalls keinen Zwang haben, da zu fliehen und da irgendwie unbedingt woanders hingehen zu müssen. Ich meine, die meisten machen das ja nicht, weil sie mal gerne die Welt sehen. Tourismus ist ja was anderes als Migration. Ja, also ich würde das insoweit nicht sozusagen glorifizieren, sondern es geht, finde ich, darum zu verhindern, dass durch Kriege und imperialistische Zerstörung von Ländern Leute sozusagen dazu getrieben werden, dass sie weg müssen. Weil man auch kein soziales Problem der Welt damit lösen kann, dass die Leute überall, wo es scheiße ist, weggehen. Geht ja nicht. Gut, dann Weltarbeiterklasse. Also aus meiner Sicht ist das eine völlig abstrakte und hohle Kategorie. Ja, man kann natürlich sagen, alle Leute, die unabhängig sind, gehören zur Arbeiterklasse, die gibt es überall auf der Welt, also gibt es eine Weltarbeiterklasse, toll. Wenn Arbeiterklasse und wenn von Einheit die Klasse die Rede ist und wenn von Klasse als auch sozusagen sozialer Kraft die Rede ist, dann muss es doch zwischen den Teilen, letztlich den Individuen dieser Klasse irgendeinen Zusammenhang geben. Eine Kommunikation, gemeinsame Interessen, gemeinsame Organisation, gemeinsame politische und sonstige und Kämpfe. Das ist doch alles 0,0 vorhanden auf Weltebene. 0,0. Ja? Insoweit finde ich das völlig hohl irgendwie. Wir könnten ja schon froh sein, wenn wir sozusagen tatsächlich eine einigermaßen Einheit der Klasse in den einzelnen Ländern hinkriegen würden. Wo es tatsächlich, und das ist doch kein Zufall, also in den einzelnen Ländern gibt es einigermaßen ähnliche, zumindest mehr oder weniger einheitliche Bedingungen, Gesetze, Lohnniveaus, Arbeitsbedingungen, Sprache, politische Organisationen, gewerkschaftliche Organisationen. Da gibt es prinzipiell Bedingungen dafür, sowas herzustellen, wie eine Klasse als politisches Subjekt. Das ist trotzdem schwierig genug und klappt meist nicht so wirklich. Aber wenn dann nur da und wie gesagt auch nur auf dieser nationalstaatlichen Ebene gibt es sowas wie politische Demokratie in irgendwie ernstzunehmenden Sinne. Also die ist sowieso natürlich im kapitalistischen Staat, der formiert etc. pp. Und mit Vorsicht zu genießen, aber wenn überhaupt, dann gibt es sie auf der nationalstaatlichen Ebene oder darunter, ja, in den Kommunen und so. Aber nicht global, noch nicht mal in der EU. Und zum Staat, aber letztlich insgesamt, da habe ich auch eine ganz andere Vorstellung. Also ich denke, die Einheit der Klasse wird nicht sozusagen durch den Staat erst desorganisiert, sondern sie ist von vornherein ja nicht da, sondern sie muss sich durch Kommunikation, gemeinsame Aktivitäten, gemeinsame Bedingungen muss sie sich sozusagen bilden und das ist schwierig genug. Das heißt, die Zersplitterung kommt schon durch die kapitalistischen Produktionsverhältnisse als solche. Und mein Bild vom Staat ist auch natürlich, also für die Perspektive eines Sozialismus ist aus meiner Sicht ein sozialistischer Staat unverzichtbar. Also ich halte das für eine völlig naive Vorstellung, dass das ohne ginge. Ja, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich nicht in die Debatte einsteigen wollte, ob wir überhaupt eine Partei brauchen. Ich hätte mir denken können, dass Peter die Debatte aufmacht. Ich sage da nur ganz kurz was dazu, weil du ja, mich mehr oder weniger direkt angesprochen hast. Ich glaube, dass die Frage sozusagen, wie wir, also die allererste Frage ist erstmal, wie wir die kapitalistischen Repressionsorgane überwinden. Also wenn wir davon sprechen, also können wir sozusagen, also du bezeichnest dich ja selber als Rätekommunist, das bedeutet ja zumindest mal, dass du nicht der Meinung bist, dass man quasi abseits im Wald irgendwie in einer kleinen Kommune am Staat vorbeileben kann oder so, sondern dass man den Staat zerschlagen muss. Und dafür braucht man eine organisierte Kraft. Und die Frage ist sozusagen, das ist de facto, ist das eine Partei? Die Frage ist sozusagen, wie ist diese organisiert? Und da können wir unterschiedliche Debatten darüber führen, was die Parteiform genau bedeutet. Aber genau, also ich glaube, wir müssen sozusagen dann diese Diskussion ein bisschen konkreter führen, weil diese Debatte quasi, alle Parteien sind Mist und so weiter, das ist, glaube ich, eine Debatte, die ja, weiß ich, in diesem Rahmen vielleicht ein bisschen zu weit führt. Aber genau, es geht um die Frage, was sind sozusagen die Bedingungen, um die materiellen Kräfte aufzubauen, um den Staat zerschlagen zu können. Und also ich finde total super, dass du dich auf die LKW-Fahrer bezogen hast, dass du dich auf Guerilla-Workers bezogen hast. Also genau, wir haben uns ja da auch getroffen bei den Streiks von den Kollegen und so. Wir waren dabei und wir haben die auch mit unterstützt und so weiter. Aber sozusagen das eine ist der Streik für die unmittelbaren Bedingungen. Ne? Die waren ja auch nur semi-erfolgreich. Also sozusagen, sie organisieren sich weiter und so, ne? Und sozusagen, es gibt auch Fortschritte, es gibt einen Betriebsrat jetzt und so, ne? Und all diese Sachen. Es gibt auch Riders von Volt und von Lieferando und so weiter, die sich auch organisieren. Aber das sind ja die ultra prekärsten Teile der Klasse. Und die müssen sich organisieren. Die sind nicht von den Gewerkschaftsbürokratien, die werden quasi im größten Teil außen vor gelassen. Wobei man zumindest, wer die zugutehalten muss, dass sie bei den LKW-Fahrern dann auch irgendwann vorbeigeschaut haben und sie auch materiell unterstützt haben, aber genau, also ich denke, dass sozusagen die Frage der Einheit der Klasse bedeutet eben zum Beispiel die Frage, wie beziehen sich eigentlich prekäre Sektoren auf Sektoren, die eher sozusagen in strategischen, zentralen Bereichen der Klasse, der Produktion arbeiten, der Logistik arbeiten und so weiter, wo es ja auch eine Spaltung untereinander gibt zwischen Festangestellten, Leiharbeiterinnen und was weiß ich alles. Und sozusagen, die Revolution ist sozusagen weder von der einen Seite noch von der anderen Seite alleine zu machen. So, das ist ganz einfach sozusagen für die, was weiß ich, die Bahnarbeiterin oder so. Wenn die Lokführer alle auf einmal ihre Züge hinstellen, dann fährt zwar nichts mehr. Das bedeutet aber nicht, dass sie deswegen den Kampf der gesamten Klasse führen. Also können sie, aber wenn sie eben sozusagen nur für ihre eigenen Partikularinteressen dann die Züge hinstellen und dann wieder weiterfahren, dann ist niemandem geholfen. Und andersrum aber wird sozusagen kein Streik aller Lieferfahrer der Welt den Kapitalismus stürzen. Und also sozusagen die Frage ist, wie beziehen sich diese Sektoren aufeinander und wie können wir eine Politik entwickeln, die das miteinander verbindet? So, das ist, glaube ich, die Frage, um da kurz hinzugehen. Der andere Aspekt, kurz zur Weltarbeiterinnenklasse, Also ja, das ist ein objektiver Fakt, ne? Dass es heutzutage mehr Lohnabhängige gibt als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. Und das bedeutet aber auch was für die Frage, ne, wie sozusagen, also die, das bedeutet letzten Endes, die objektiven Voraussetzungen für die Revolution sind in allen Ländern besser geworden. So im Sinne dessen, was sozusagen erstmal, ne, das Kapital schafft ihre eigenen Totengräber. Es gab noch nie so viele Totengräber. So. Aber die Frage ist, was für eine politische Führung haben sie, wie konstituieren sie sich als Klasse und gehen da sozusagen voran. Und das hat was mit der, natürlich mit der Zersplitterung, also der eine Punkt, wo ich dir zustimme, ist, dass Nationalstaaten existieren, die Klasse untereinander zersplittern und die divergierende Interessen untereinander haben. Es gibt ja, also es gibt nationalstaatliche Konflikte, es gibt, also wir leben in einer Zeit, in der das wieder zunimmt, in der die Großmächte wieder stärker in Konflikt geraten, wo sozusagen die klassische Epoche des Imperialismus sozusagen ist immer noch da. Und also wir sind noch nicht im Dritten Weltkrieg, aber also wir sind ja auch nicht umsonst, also das ist ja auch ein Ort, wo Inga und ich uns getroffen haben, wo wir gemeinsam auf Demonstrationen waren, gesagt haben, weder NATO noch Putin, weil wir können uns nicht auf die eine oder die andere Seite stellen. Wenn wir darüber reden, was die Weltarbeiterinnenklasse mit der Frage der Revolution zu tun hat, dann müssen wir sozusagen quasi natürlich einerseits her von der Form die Revolution als eine erstmal nationale Angelegenheit betrachten, gegen den eigenen Staat. Aber der Inhalt der Revolution ist international. Also du hast von einer permanenten Revolution gesprochen mit Marx. Trotzki geht weiter und entwickelt das Konzept der permanenten Revolution weiter und ist im Endeffekt der Meinung, dass der Grund, warum die Sowjetunion posthum sozusagen scheitern musste, darin bestand, dass die Revolution in den zentralen imperialistischen Ländern nicht geklappt hat. Und die Frage ist sozusagen, also wie können wir die Revolution international denken? Ja, sorry für die Länge. Ja, genau, viele Punkte. Vielleicht, also so, was ich gerade bemerkenswert fand, war, dass sowohl du als auch Ralf und Inga in gewisser Art und Weise so eine Frage von Realismus wieder aufgeworfen haben, so, und also quasi aus zwei unterschiedlichen Perspektiven ähnlich argumentiert wurde, nämlich die Frage des Realismus, die jetzigen Interessen der Arbeiterklasse. Und ich glaube, dass man halt je nachdem, weil es halt eben keine Organisation in gewisser Art und Weise gibt, halt nur anekdotische Erfahrung davon hat, was sind denn jetzt eigentlich die Interessen von einzelnen Arbeitern maximal. Aber das ist noch keine Herstellung von irgendwie einem Klassenkampf oder schon gar nicht von irgendwie einer Revolution. Die Kritik von Marx zum Beispiel an Lassalle war ja gerade, dass er zu sehr Kind seiner Zeit war. Dass er zwar schon den anderen Sozialisten einiges voraus hatte, vielleicht aus seiner Zeit, aber er meinte, es ist zu viel Realitätspolitik. Und das ist auch, das steht ja auch gerade im Gotha-Programm, aus dem du vorhin zitiert hast. Und genau, also so vielleicht noch zum vielleicht noch, weil das auch mit der Frage der Partei zu tun hat. Du hattest China genannt und halt die Bauernrevolution. Bauernrevolution. Ich meine, man darf halt auch nicht vergessen die Geschichte der chinesischen Revolution, die bis in die 20er Jahre zurückgeht, in der es halt eine organisierte sozialistische Partei gab, die halt niedergeschlagen wurde, teilweise auch unter Zurückhaltung der kommunistischen Internationale zumindest. Und die dazu geführt hat, also ich meine, was ich vorhin in diesem Text so ein bisschen auch angesprochen habe, war dieses, in der Politik werden uns wen für welche Zwecke. Und wer unterwirft eigentlich, also so ist, es ist klar, dass es nicht diesen Klassenkampf gibt, einfach zwischen Proletariat und Bourgeoisie, sondern dass es halt diese ganze Frage der Mittelklassen irgendwie gibt, als quasi so ein Faktum, das in der Revolution von 1848 eine extrem konterrevolutionäre Rolle gespielt hat. So. Also Louis Bonaparte, der Neffe von Napoleon Bonaparte, der kommt quasi durch die Bauern und vor allen Dingen auch durch das Lumpenproletariat an die Macht. Und das ist quasi auch die Frage von sozialistischer Politik eigentlich. Wie geht man mit diesen, wie geht, also sozialistischer Politik, die erst die Frage der Revolution herstellen will, kann das Proletariat quasi diese Klasse auch anführen. Und sie führt es nicht einfach nur an, also das war zumindest die Idee von Marx, einfach nur physisch an, sondern durch das historische Bewusstsein, wofür die Partei eigentlich erst das Instrument sein sollte, dieses Bewusstsein manifest zu machen. Und die Partei war eben ein Objekt der Kritik, vor allen Dingen. Nicht einfach nur etwas, dem man beigetreten ist und dann aktivistisch daran teilgenommen hat, sondern für Marx und Engels war es ein Objekt der Kritik, dass die Möglichkeiten von sozialistischer Politik überhaupt, manifest machen sollte. Ja, vielleicht beende ich damit und gehe zur nächsten Frage. Dankeschön. Und erstmal da hinten und danach Stefan. Ich kann auch immer Mikrofon, glaube ich. Ich spiele mal Mikrofon. Ich habe leider eure Namen nicht mitbekommen, weil ich etwas zu spät gekommen war. Aber die erste Frage wäre ein graues T-Shirt und zweite an türkises Hemd. die erste Frage, du hattest vorhin eben kurz gesagt, wir bräuchten eine Massenpartei, um die Arbeiterklasse zu organisieren. Aber wenn wir eine Massenpartei haben, ist die Arbeiterklasse doch schon organisiert. Oder wer soll in dieser Massenpartei, welche Massen sollen da drin sein? Ne? Die zweite Frage zum Thema, dass wir irgendwie die Lebensbedingungen überall in der Welt irgendwie gut machen müssen, sodass es keinem so scheiße geht, dass er irgendwie woanders hingehen will. Also, erstens, warum? Also warum muss es überall auf der Welt gut sein? Das Wichtige ist doch, dass es allen Menschen gut geht, nicht, dass es auch überall, selbst in irgendwie mitten der Sahara oder so, das möglich sei. Keiner lebt, muss man. Aber es gibt ja durchaus Gegenden, wo sehr viele Menschen leben und wo es auch eine steigende Population gibt, zwar nicht in der Sahara selbst, aber in der Sahel zum Beispiel, also der Grenzregion zwischen der Sahara und Subsahara-Afrika. Wo zum Beispiel der Lake Chad, fällt gerade der deutsche Name nicht ein, Seestadt, am Austrocknen ist, obwohl es da eine steigende Population gibt, die auf das Wasser davon abhängig ist. So. Auch unabhängig vom menschengemachten Klimawandel ist diese Region einfach nicht dazu in der Lage, genug Wasser dafür herzustellen, dass die steigende Population da auch leben kann. So, und die Leute haben da jetzt halt mal sehr viele Kinder bekommen, sodass da jetzt sehr viele Menschen leben. Warum sollten die jetzt ausgerechnet da weiterleben müssen, wo nicht genug Wasser für sie nun halt mal da ist? Dann übergebe ich an den Gefragten. Wollte ich noch mehr sagen? Antwort mal. Okay, also die Frage, die ja direkt an mich gerichtet war, also ich sagte ja, dass sozusagen die Linkspartei eigentlich eben nicht aus starken Klassenkämpfen hervorgegangen ist, sondern im Prinzip das Erbe der DDR. Ne? Sozusagen, das ist ein letztliches Erbe der Sowjetunion. Ne? Also sozusagen des Sieges über den deutschen Faschismus und der Entstehung eines Sozialismusversuchs in der DDR. Und was nicht heißt, dass es nicht tolle Klassenkämpfe gegen die Agenda 2010 gab, ne? 400.000 Leute gegen die Hartz-IV-Gesetze und so auf den Straßen. Aber dieser Begriff von daher, also das ist natürlich, wie Schorsch Wilbert mal gesagt hat, die Linke ist entstanden als das Ergebnis der Zerfallsmasse von zwei großen Parteien der historischen Arbeiterbewegung. Trotzdem ist es der Begriff Massenpartei für mich erstmal näherungsweise eine Partei, die von der Hälfte der Bevölkerung vielleicht überhaupt gekannt wird. Und die Gesichter hat, die von wenigstens irgendwie 30% der Bevölkerung gekannt werden und die nicht nach dem Muster folgt, drei Trotzkisten kommen zusammen und gründen vier Organisationen, sie deformiert waren und die falsche Führung hatten, und wenn es nur eine bessere Führung gäbe und nicht eine Demokratisierung, dann würde das schon wuppen mit der Weltrevolution. Oder das Gleiche könnte man auch über die Stalinisten oder die DKP sagen, ne? Das ist ja einfach tragisch. Ne? Also, die Entwicklung der DKP, dann wird die KO gegründet, dann spaltet sich auch nochmal die KO. Und das meine ich, und das ist der Unterschied. Und, so, ne? Und ich glaube, sozusagen, wir sind im Moment, wo wir viel Fehler vorgebracht haben. brauchen, weil wir haben erlebt, ne, die Massen, die kämpfen, Klassenkämpfe zum Beispiel gegen die Austeritätspolitik, die haben ja eine Sache gelernt. Das waren irgendwie 25% der Bevölkerung in Portugal auf der Straße unter dem Motto Screw the Troika. Das hat nicht mal zu einer Regierungskrise geführt, geschweige denn zu einer Änderung der Austeritätspolitik. Ne, daraus hat die Linke gelernt, okay, wir müssen, wenn der Staat uns ausblockt, dann müssen wir sozusagen Staatsmachtprojekte entwickeln. Daraus sind dann Syriza, Corbyn und Sanders entstanden. Das war letztlich Gramsci auf den Kopf gestellt. Gramsci hatte gedacht, okay, man organisiert Hegemonie von unten nach oben, ne, Klassenkämpfe, und dann sozusagen übernimmt man den Staat und transformiert ihn. Sanders war letzten Endes ja so ein Projekt, wir rufen von oben die Klasse an. Und tatsächlich hat es ja in Teilen funktioniert, dass wir einen neuen Klassendiskurs in den USA haben, dass Leute das aufgreifen, ne, und sozusagen eine Zunahme von Klassenkämpfen auf niedrigstem Niveau in den USA haben. Und gleichzeitig reicht es natürlich nicht. Syriza ist gescheitert, ne, die imperialistische Kette bricht am schwächsten Glied, Lenin. Lenin hat mal was Tolles gesagt, und damit will ich schließen, dass der Opportunismus immer, oder der Anarchismus und der Linksradikalismus, das Sektierertum, immer die Kehrseite des Opportunismus waren. Und was ich befürchte, ist sozusagen, dass wir eine Situation erleben, dass die Niederlagen von Syriza, Corbyn, Sanders, die Krise der Linkspartei, die ja das Ergebnis einer Krise des Horizontalismus, des Sektierertums waren, jetzt wieder das Pendel umschwingen zu einem neuen Sektierertum, zu einem neuen sich nur in Bewegung schmeißen, wie das ja viele tun und sich von Parteien, du hast ja die EL erwähnen, und du hast erwähnen, ne, das ist halt zu parteiförmig und so, dass man sich vom Parteikonzept wieder abwendet, bis man dann irgendwann merkt, ah, irgendwie nur Deliveroo und Gorilla Workers zu organisieren, das reicht auch nicht, weil irgendwie der Staat uns ständig irgendwie das Geld aus der Tasche zieht. Und ne, sozusagen der Staat auch eine Arena des ganzen Kampfes ist. Und die Aufgabe besteht es halt auf den unterschiedlichsten Terrains, Betrieb, Straße und Parlament, sozusagen revolutionäre Politik zu machen und sich nicht auseinanderdividieren zu lassen auf diesen Ebenen des Klassenkampfes. Also in den Institutionen und gegen Institutionen. Ja, dann sage ich nur was zu der Frage von der Migration. Also, klar mag es Gegenden geben, die sozusagen, wo die Probleme so zugespitzt sind, auch wenn es da keinen Krieg gibt oder Bürgerkrieg oder ähnliches, dass da massiver Druck ist, dass die Leute woanders hingehen. Nur ist das natürlich eine besondere Problemlage und nicht irgendwie was irgendwie eine Lösung für irgendwas ist oder was irgendwie der Normalfall ist. Oder, weil ich meine, sie müssen ja irgendwo hin, wo es offenbar besser ist. Die meisten kommen sowieso nur ein bisschen in irgendwelche Nachbargegenden, Nachbarländer oder so. Und es muss einem doch auch klar sein, dass wenn die Migration noch eine ganz andere Dimension, um die es dann ja ginge, annehmen würde, dass das einfach, ob es gefällt oder nicht, nicht gut gehen würde. Ja? Dass das nicht dazu führt, dass Friede, Freude, Eintracht und die Einheit der Weltarbeiterklasse dann ausbricht, sondern eher das Gegenteil. Also faktisch müssen wir zu Verhältnissen kommen, und zwar möglichst überall auf der Welt, dass die Leute da leben können, dass sie natürlich, kann es und soll es immer Wanderungsbewegungen geben, ja, aber vielleicht so in der Form, wie auch mal Leute aus Deutschland auswandern, weil sie aus irgendwelchen Gründen nach Australien wollen oder nach USA oder sonst was. Aber nicht sozusagen aus blanker Not. Die muss schon vor Ort überwunden werden. Im Wesentlichen anders wird es nicht funktionieren können, das sozusagen für die Weltbevölkerung hinzukriegen. Und diese Weltbevölkerung wird dann übrigens vielleicht auch irgendwann schrumpfen, weil auch dieses Phänomen mit den vielen Kindern ja faktisch eins ist von Armut. Also alle Länder, die sozusagen in Anführungsstrichen reicher werden, haben mittlerweile eher das Problem, dass die Geburtenraten so niedrig sind, dass die Bevölkerung schrumpft. Also das ist ja auch nicht in der Sache, dass das ständig weiter mehr werden. Vielleicht noch ein kurzer Punkt. Also noch ein kurzer Punkt zu dem, was Inga gesagt hat, weil ich davon noch schon drauf eingehen wollte. Und ich finde es interessant, wie du selbst diese Vorstellung geändert hast von dem, was die Linkspartei eigentlich war. Also so, dass es ein Produkt von Unzufriedenheiten unserer Generation, der Millennials war. Und sich am Ende jetzt doch als ein Produkt von der 1980er vor allen Dingen herausstellt. Und so, wie sich halt quasi so die, also meine Generation, habe ich gesehen, gerade so um die 10er Jahre herum, ist massiv in die Linkspartei eingeströmt. Und also ich glaube, Bernd Rixinger hat das auf unserem letzten Panel zur Linkspartei vor 2 Jahren gesagt, dass eigentlich eine massive Umwandlung auch stattgefunden hat und man geglaubt hat, das wäre halt eine Chance in gewisser Art und Weise. Und jetzt, wo dieses Projekt gescheitert ist, stellt es sich auf einmal rückblickend als was anderes dar. Nämlich halt als schon, vielleicht ist man in gewisser Art und Weise zurückgefallen in die 1980er Jahre, vielleicht war es das auch schon vorher immer. Und das wirft so ein bisschen für mich die Frage auf des Potenzials, das gerade unsere Generation mit der Wiederentdeckung des Marxismus irgendwie vielleicht dargestellt hatte. Anfang der Nullerjahre, in den Nullerjahren vor allen Dingen, wo es eine massive neue Beschäftigung wieder mit Marxismus gab. Also zum Beispiel aus der Stadt, wo ich komme, da waren halt einfach, also da war vorher gar nichts und auf einmal waren halt ja, wieder so 100 Leute am Start innerhalb von einer Generation. Und genau, also so, da ist die Frage, wie haben die diese ganzen Fragen des Marxismus der Partei, das habe ich ja so ein bisschen versucht aufzuwerfen, wie haben die die eigentlich kennengelernt? Und vielleicht so, was damals schon als Erfolg gefeiert wurde, das Einströmen vieler junger Linker in die Linkspartei, war das nicht vielleicht sogar schon ein Symptom einer eigentlichen Niederlage nach so Phänomenen wie gerade auch Occupy etc., Blockupy in Deutschland. Genau, das sind so Fragen, die ich nochmal dazu aufwerfen wollte. Jawohl, so, wir haben 2 Stunden angesetzt, das heißt, wir haben noch so 15, 20 Minuten. Ich würde mal hoffen, dass wir in der Zeit noch so 2 Fragen durchbekommen. Und über bitte alle Fragen und Antworten um Konzises sprechen. Gonna try my best. Eine Sache würde ich ganz gerne so klarstellen wollen, ich sage es mal so undiplomatisch. Ich glaube, was Inga gesagt hat über die Frankfurter Schule, stimmt wirklich hinten und vorne nicht. Also ich glaube, Marcuse, also er schreibt das ganz direkt an Adorno, dass er nicht glaubt, dass es eine weltrevolutionäre Situation ist oder dass die sogenannten Randgruppen das Proletariat in Bezug auf die kapitalistische bzw. sozialistische Revolution ersetzen könnten. Ich glaube auch nicht, dass Foucault das gedacht hat, denn der dachte gar nicht, dass es eine Weltrevolution geben könnte. Was ich ganz interessant fand, ist, dass du, Inga, gesagt hattest, so jetzt irgendwie so ein bisschen so drüber lustig gemacht hast. Ne? Der Marcuse, die Kipper, die Gammler heißt es, glaube ich, im Deutschen übersetzt, dann irgendwie aktivieren will. Und diese anderen Randgruppen, das sind ganz viele Sachen, die du genannt hattest am Anfang, als so Ausdrücke des Kapitalismus, also Friedensbewegung, Feminismus versus Patriarchat, Klimabewegung, aber auch Ausbeutung im Ganzen. Das ist ja jetzt kein rein marxistisches Problem, sondern es gibt ja auch andere politische Strömungen, die sich gegen Ausbeutung stellen. Also insofern scheint ja irgendwie doch was dran gewesen zu sein, in dem, was Marcuse da angesprochen hat. Ich würde aber auch da in Bezug darauf gerne nochmal genau nachfragen, du, der du jetzt offensichtlich, ich glaube, du kommst aus den 90ern, so, ne? Aus der globalisierungskritischen Bewegung, hast du, glaube ich, mal auf dem Panel gesagt, so, und was denkst du, ist es, was deine Generation gelernt hat, weshalb junge Leute euch zuhören sollten und euch glauben sollten, dass ihr wisst, wie man eine politische Organisation aufbauen kann? An Ralf hätte ich die Frage, die beiden jungen Herren zu deiner Seite haben des Öfteren Lenin zitiert und Klassenbewusstsein. Sebastian hat es auch ausbuchstabiert, der sagt, trade-unionistisches Bewusstsein, der Kampf der Arbeiter um den Wert ihrer Arbeit, das ist eigentlich kein bürgerliches Bewusstsein ohne das Ziel des Sozialismus. Und erst wenn es wirklich einen organisierten Kampf um Sozialismus gäbe, wäre das Klassenbewusstsein. Du und Inga, ihr habt das Wort vorher auch noch immer so ein bisschen anders verwendet. Deshalb meine Frage da so, siehst du das so? Ist das eine sinnvolle Unterscheidung? An dich, Stefan, hätte ich die Frage, du hast dich ganz viel auf die Dritte Internationale bezogen, irgendwie Trotzki und Lenin. Aber vieles von dem, was du dann gesagt hast so über die Organisation, hätte ich gedacht, könnte man auch über die Zweite oder Dritte Internationale sagen. Also warum hast du dich jetzt so gezielt auf diese Dritte bezogen, auf diese Formel von Lenin, so von der Avantgarde-Partei, die eben die Klasse auch spaltet so, und nicht auf eine andere vorherige Internationale, die auch marxistisch war. Und für Sebastian die Frage, was möchtest du uns sagen mit dem Karl Kraus-Zitat, Ursprung ist das Ziel? Lassen wir das Mikrofon nochmal durch die Runde wandern. Also nochmal zur Klarstellung mit, da habe ich mich tatsächlich unklar ausgedrückt. Also was meine These ist, ich habe es auch im Aufsatz für Jacobin über Horkheimer geschrieben, also Teacher Without a Class heißt er, glaube ich, dass es ein, sozusagen nach 1945, bei denjenigen, die Marxismus vor allem ohne politische Ökonomie betrieben haben, also jetzt beim Institut für Sozialforschung war der ursprüngliche Anspruch, wir machen Marxismus, politische Ökonomie, aber alles Psychologie, ne, Juristerei und sowas alles zusammen, aber am Ende im Ergebnis dann vor allem seit der Dialektik der Aufklärung war es ja eigentlich nur noch ein Programm ohne politische Ökonomie. Und dass da letzten Endes die Sonderbedingungen des fordistischen Kapitalismus, also zeitgleich steigende Reallöhne und zeitgleich steigende Profitraten des Kapitals, für allgemeine Bedingungen des Spätkapitalismus gehalten wurden. Also, und woraus letzten Endes die Schlussfolgerung gezogen wurde, die Arbeiterklasse ist vollständig integriert. Und dann war 68 für Leute wie Marcuse so ein Wake-up-Moment. Ne? Marcuse, also des eindimensionalen Menschen, ist ja mit dem der Konterrevolution Revolte überhaupt nicht zu vergleichen. Marcuse würde ich anrechnen, oder dass er sozusagen dann lernte, zurück zur Arbeiterklasse zu gehen. Und teilweise waren das ja sogar die Trikontisten. Also ne, die spätere Maoisten, die haben sozusagen auch erst geglaubt, die Revolution kommt nur noch aus der dritten Welt. Und dann gab es plötzlich die wilden Streiks bei Ford und den Pariser Mai und so weiter. Dann dachten sie, wir müssen an die Arbeiterklasse ran und sind dann halt wie Fischer und solche Konsorten in die Betriebe gegangen und haben gesagt, so, wir haben die Wahrheit gepachtet und wir erzählen sie euch jetzt einmal und dann folgt ihr uns. Und damit sozusagen der Avantgardismus, der Kulturavantgardismus der dieser Leute, die ne, sexuelle Revolution und so weiter machen wollten, war eigentlich der gleiche, wurde einfach durch Lenin ersetzt. Und der gleiche Avantgardismus hat heute Füchs und solche Leute und Marie-Louise Beck und so, wenn sie halt sagen, die Welt muss so werden wie wir. Das heißt, im Prinzip, der Avantgardismus zieht sich wie eine rote Linie durch dieses Denken. Und deswegen ist es eigentlich ein Plädoyer dafür, Marxismus ohne politische Ökonomie geht nicht. Man muss sich die ganz konkreten Materialien, da bin ich total bei Ralf, man muss eben sozusagen verstehen, dass diese These, die Institutionen dienen nur des Verrats an der Arbeiterklasse, der Deformierung und des Stoppens des revolutionären Potenzials und der Leidenschaften, dass das letzten Endes zu diesen Randgruppenstrategien führte. Na, also das war nämlich Althusser, der sagte, ne, Kirche, Gewerkschaft, Kulturindustrie, Familie ist alles eigentlich nur Reproduktion des Ganzen. So, und das sozusagen, na, dagegen, glaube ich, muss man mit Gramsci und Poulantzas eben den Staat als umkämpftes Feld begreifen und sozusagen in und gegen den Staat kämpfen lernen. Und dann die Frage, finde ich ganz charmant, was haben wir gelernt in den 90er Jahren, was andere, so habe ich, ne, was andere heute, jüngere vielleicht, davon überzeugen sollte, dass wir eine Organisation aufbauen können. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin auch kein guter Organisationsaufbauer. Ich bin noch nie kandidiert für irgendwas. Ich glaube, also meine eigene Erfahrung ist die, dass ich in den 90er Jahren war links werden ziemlich beschissen. Das war so, wie links werden vermutlich sein wird, wenn die Linkspartei abschmiert, von der ich sage, dass sie in der Existenzkrise ist, aber noch nicht gescheitert ist und dieses Scheitern wirklich dramatisch wäre. Also für alles, was links ist, egal sozusagen, na, was linker davon ist, und ich würde dafür plädieren, als revolutionäre Linke in die Partei zu gehen in dieser Situation. Ich bin tatsächlich selber 2002 nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag eingetreten, weil ich wusste, es geht nicht ohne Partei und es muss eine Partei sein, sozusagen, die irgendwo verankert ist in der Gesellschaft. Ne? Aber in den 90er Jahren, das war jetzt meine Erfahrung, war halt links sein, du warst immer der Spinner. Du hast halt irgendwie sozusagen alle haben dich belächelt, so für dein Interesse an irgendwie mal Arbeiterbewegung, Marxismus und sonst was. Und dann kam irgendwie die Hartz-Gesetze und dann kam die Linkspartei und so und dann waren die gleichen Leute, die einen belächelt hatten in der Schule, waren plötzlich Wähler. Ne? Das ist natürlich, das reicht noch nicht, aber es war zumindest so, man merkte so, es verändert sich was und es geht was nach vorne und daraus habe ich immer totalen Optimismus geschöpft. So, also weil ich irgendwie vom Nichts kam und es immer irgendwie besser wurde. Und das ändert sich natürlich in der jetzigen Situation und also ist auch wirklich erschütternd, weil ich mir vorstellen kann, dass wir in eine Situation kommen, wo es gar keine Partei mehr gibt, mit denen du überhaupt, mit den ganzen Theoretikern, die wir diskutieren, überhaupt, also versuch mal bei der Böll-Stiftung irgendwie einen Druckkostenzuschuss für ein Buch über Trotzki, Hilferding, Gramsci, Poulantzas oder sonst wen zu bekommen oder bei der Ebert-Stiftung, da vielleicht nochmal so. Ne, so. Also das kann halt passieren, dass einfach der Marxismus als einfach verschwindet weil es eben überhaupt keine außerhalb kleinerer Gruppen, ne, also ne, die ja tolle Sachen machen, wie ihr dann auch ne, mit den Deliveroo-Sachen ne, und so, aber außerhalb dieser Kleinstinseln halt überhaupt nicht mehr existiert. Und deswegen mein Plädoyer, also die Linkspartei darf nicht scheitern und man muss halt gucken, wie man sozusagen damit überwintert und dann guckt, wie sich das entwickelt, weil ich auch keine Hoffnung auf ein Wagenknecht-Projekt habe. Ja, zu der Frage mit dem Klassenbewusstsein. Also ich würde schon zustimmen, dass man sozusagen verschiedene Entwicklungsstufen von Klassenbewusstsein unterscheiden sollte. Und dass das Problem ja darin besteht, dass ein großer Teil der realen Klasse noch nicht mal relativ rudimentäre Formen von Klassenbewusstsein hat. Oder jedenfalls nicht in der Form, dass es sich politisch oder organisationsmäßig ausdrückt. Insoweit würde ich sagen, wenn jemand Gewerkschaftsmitglied ist, Gewerkschaften sind die unmittelbaren Klassenorganisationen, ist das sozusagen schon ein erster Schritt von Klassenbewusstsein, was eine Minderheit ist der Arbeiterklasse. Ja? Die meisten sind nicht mehr so weit. Und dann sozusagen ein politisches Klassenbewusstsein zu entwickeln, was sozusagen auch sich auf Überwindung vom Kapitalismus als Gesellschaftsformation richtet, das ist ja sozusagen was Weitergehendes, was, glaube ich, nicht übermäßig weit verbreitet ist, was natürlich ein Problem ist, aber wo ich auch nicht die Hoffnung hätte, dass das in der entwickelten Form eine Mehrheitsbewusstseinsform werden könnte. Mir wäre sowieso wichtig, mal über die reale Klasse zu reden, weil nichts gegen die Gorilla-Worker, die gehören aus meiner Sicht, egal ob die Englisch reden oder nicht, die hier arbeiten, gehören zur Arbeiterklasse in Deutschland, ganz egal wo die herkommen. Ja? Und wenn sie dann irgendwann mal nach England umziehen und da arbeiten, dann gehören sie zur Arbeiterklasse in England und organisieren sich da. Aber das ist eigentlich tatsächlich ein Randphänomen, was man auch gar nicht überschätzen darf. Also die große Mehrheit der Arbeiterklasse in Deutschland ist sozialversicherungspflichtig beschäftigt und verdient irgendwas zwischen 3.000 und 5.000 oder 6.000 Euro im Monat. So. Und das ist so erstmal gut so, weil das, denen geht es ja besser als den Gorilla-Worker. Die würden das, glaube ich, sicher auch gerne haben. Also außer die haben sozusagen natürlich keine Zeit für Vollzeit, was anderes zu tun haben. Das ist ja klar. Aber das ist die reale Klasse im Kern. Das ist der Kern der Arbeiterklasse. Und wenn man über die Arbeiterklasse schon redet. Und ich finde, dass auch tatsächlich nochmal zu den Staaten, erstens Staaten für die Organisierung einer anderen Gesellschaft unverzichtbar sind, aber tatsächlich auch wenn staatliche Politik spaltend werden kann, andererseits der Rahmen sind, in dem überhaupt realistisch nur sowas wie eine Einheit und eine Klassenbildung sich zunächst mal vollzieht. Im Rahmen der einzelnen Staaten und der Organisationen, die sich da darstellen. Es gibt internationale Gewerkschaftsbünde, aber das ist irgendwie so ein bisschen Reisediplomatie. Das ist völlig irrelevant. Ja? Die Gewerkschaften, mit denen die Leute zu tun haben, sind die am Ort, sind die im einzelnen Land. Alles andere, also die einzigen, wo es ein bisschen anders aussieht, ist die in internationalen Konzernen arbeiten, die haben da vielleicht internationale Betriebsräte und so. Aber das ist auch nochmal ein besonderes Ding. Also das würde ich einfach bitten, zu berücksichtigen und die Realität da sich anzugucken. Ich finde uns, dass das Hauptproblem der Partei Die Linke darin besteht, dass sie die Verbindung zur realen Klasse, die immer schon dürftig war, in den letzten 10 Jahren noch viel mehr verloren hat, als sie sie jemals hatte. Das kann man in der Mitgliederzusammensetzung, das kann man eben auch in der Struktur der Wählerinnen und Wähler sich angucken. Ja? Das ist ja schön, dass viele junge Linke eintreten, aber wenn das damit verbunden ist, dass viele ältere und junge Leute, die nicht irgendwie studieren und sonst was, dann irgendwie weggehen, dann ist das nicht der Sinn der Sache. Also man muss auch das so machen, dass das beides zusammengeht, oder wenn es nicht zusammengeht, braucht man eine Organisation, die eben, ja, die vielleicht nicht so marxistisch gebildeten Teile der Klasse tatsächlich versucht zu organisieren, die dann da eben nicht mehr in der Partei Die Linke sich aufhalten und sie auch nicht mehr wählen. Vielleicht wird sich die Partei dann auch gar nicht als links bezeichnen, aber ich halte es mittlerweile für notwendig, dass es da eine weitere Partei gibt, weil die bestehende Partei das alle nicht bringen und Die Linke eben auch nicht und die SPD und die Grünen schon gar nicht. Die Grünen halte ich auch gar nicht mehr für links, von den anderen ganz zu schweigen. Aber ich glaube, es ist notwendig, für größere Teile der Klasse eine politische Alternative zu bieten, damit die nicht auf ganz falsche Spur kommen oder eben gar nichts mehr politisch machen. Ja, soweit vielleicht. Ja, ich würde mal angesichts der Zeit vielleicht meine Antwort auf deine Frage mit so einem kleinen Schlusswort verbinden. Also mal von meiner Seite Schlusswort. Keine Ahnung, ob ihr das noch geplant habt, noch zusätzlich so eine Runde zu machen. Aber, ja, okay, na gut, dann behalte ich mich erstmal dann nur auf deine Frage. Ja, genau, mache ich. Genau, du hast gefragt, warum ich mich so sehr auf die Dritte Internationale beziehe. Ich werde mal noch spezifischer. Ich beziehe mich auf die ersten vier Kongresse der Dritten Internationale. Also sozusagen diejenigen, in denen, zu denen Lenin und Trotzki sozusagen noch einen Zugang hatten und die vor der Übernahme der Partei und so weiter durch Stalin quasi dann stattgefunden hat. Und genau, also sozusagen für diejenigen, die es nicht wissen, Trotzki ja dann 1938 auch die Vierte Internationale gegründet hat, nachdem er gesagt hat, also er hat etwa 10 Jahre lang innerhalb der Dritten Internationale für Reformen gekämpft, für eine alternative Ausrichtung, einen Kampf gegen die Führung geführt. Und als der Faschismus in Deutschland gewonnen hat, hat er gesagt, die KPD ist mitschuld, der Stalinismus ist mitschuld und die Dritte Internationale ist nicht mehr zu reformieren und wir müssen eine neue aufbauen. Genau, das nur sozusagen so als Ergänzung dazu. Warum ich mich darauf beziehe und nicht auf die Zweite Internationale, ist, weil also viele Elemente sozusagen natürlich die Zweite Internationale die Dritte Internationale von der Zweiten mit geerbt hat. Ne? Also Lenin und Trotzki waren ja auch Teile der Zweiten Internationale, Luxemburg auch. Aber der große Unterschied war eben, dass die Parteien der Zweiten Internationale sich alle in den bürgerlichen Staat integriert haben und insbesondere in den imperialistischen Zentren in den Staat integriert haben. Im Moment sozusagen der Zuspitzung der Klassenkämpfe nicht in der Lage waren, die Katastrophe abzuwenden, sondern im Gegenteil sich selbst hinter ihre jeweiligen nationalen Bourgeoisien gestellt haben. Lenin hat sozusagen danach erst gemerkt, dass sein Ablösungsprozess von Kautsky eigentlich schon viel früher angefangen hat, dass also nicht Kautsky 1914 irgendwann quasi durchgedreht ist oder so und dann halt danach zum Renegaten wurde, sondern, wie es so schön heißt, sondern dass sozusagen die strategischen Differenzen von früher angefangen haben. Und genau diese strategischen Differenzen in Bezug auf die Massenpartei und die Avantgarde-Partei, da geht es nicht darum, dass sozusagen, dass Lenin oder so, dass sie nicht die Massen erreichen wollen. So. Aber genau diese Frage des Bewusstseins, es geht darum, diejenigen Sektoren der Klasse, die heute schon in der Lage sind oder heute schon den Sozialismus erkämpfen wollen, die zu organisieren und der einen politischen Ausdruck zu geben, mit dem Ziel, den Rest der Klasse zu beeinflussen. Und das ist in der Form nicht möglich in einer Massenpartei, in der alle drin sind, die sozusagen formell sozusagen der Klasse angehören. Weil nämlich es nicht nur eine ideologische Auseinandersetzung ist, sondern die Massenparteien eben auch bürokratische Apparate entwickelt haben, die ein Eigeninteresse haben und den Kampf gegen diese bürokratischen Apparate sozusagen stellt Lenin stark in den Vordergrund, wenn er über die Avantgarde-Partei redet. Es geht sozusagen genau um dieses Verhältnis, was ich vorhin kurz angesprochen habe, zwischen Klasse, Partei und Führung. Und genau, ich dachte, lasse es dabei, könnte viel, viel mehr noch dazu sagen, aber... Genau, Stefan hat ja diese Frage gestellt, inwiefern, also was für mein Ursprung ist das Ziel. Und so ein bisschen, ich habe es ja so ein bisschen beschrieben mit dieser spiralförmigen Entwicklung und der geradlinigen Entwicklung, die Lenin aufgeworfen hat. Und wenn ich es kurz fassen würde, würde ich sagen, die Frage von, können wir unter veränderten Bedingungen zu den Ideen und Aufgaben des Marxismus zurückkehren? Und diese veränderten Bedingungen bedeuten halt für uns nicht mehr quasi eine wirklich manifeste, auch theoretischer Kampf innerhalb der Arbeiterbewegung, sondern den Tod der Linken, wie wir es hier auch auf dem Banner stehen haben. In dem Sinne, dass die Linke halt unbewusster Art und Weise, also gerade auch unsere Generation, die Geschichte der neuen Linken wiederholt hat. Die neue Linke ist in gewisser Art und Weise sogar unter dem Eindruck der stalinistischen und sozialdemokratischen Parteien und des verknöcherten Sozialstaates, auch damals, was Horkheimer und Adorno auch den administrativen Staat nannten, den autoritären Staat, unter diesem Eindruck hat sie versucht, neue Wege auch zu gehen, in gewisser Art und Weise. Und sie ist dahin darin gescheitert und zurückgefallen. Aber ich glaube, vieles, was die Neue Linke probiert hat, schien zumindest zu dem Zeitpunkt noch plausibel zu sein. Unsere Generation hat wirklich nichts Neues an Ideen hervorgebracht und auch keine neue Partei in gewisser Art und Weise, sondern sich in dem Lauf der letzten zwei Jahrzehnte halt wieder zurück in schon dagewesene Formen einfach liquidiert und halt ist unmöglich gemacht, in gewisser Art und Weise halt diese Ideen vielleicht so ein bisschen ohne die Brille des 20. Jahrhunderts auch wieder zu entdecken. Unmöglich, also so sieht es heutzutage aus. Also wenn man Marx sieht, diese der Alp, der Totentraditionen, die wir ein Alp auf den Gehirnen der Lebenden lasten, so würde ich es ausdrücken. So. Und diese ganze Tradition des 20. Jahrhunderts hat sich als sehr stark erwiesen. Und damit kurz noch eine Frage. Ja, ich würde Folgendes vorschlagen. Ich würde noch eine kurze Frage zulassen und die als Sprungbrett für unsere Sprecher nutzen, für ein Abschlussstatement, wo Sie aber auch gerne dann die gesamte Diskussion reflektieren können. Wer würde denn eine Frage stellen wollen? Mhm. Dort hinten? Ja. Ich möchte vielleicht noch die provokante These in den Raum stellen, dass vielleicht die Linke von vornherein ein Fehler war. Also ich meine, was ist denn der Grund, warum wir keinen Sanders oder Corbyn oder Barbara oder sowas hatten? Ja, gerade weil die Linke eben nicht mehr in der SPD ist. Und die Frage ist ja, können wir von der Linken überhaupt mehr erwarten, als die SPD überhaupt, als die SPD leisten kann? Und da bin ich mir zum derzeitigen Zeitpunkt, obwohl ich Mitglied bin, gar nicht mehr sicher. Und ich würde sagen, eigentlich haben wir zwei Modelle, um viele Sachen zu erklären. Evolution und Spieltheorie. Und wenn wir die auf die jetzige Situation anwenden, dann könnten wir sagen, vielleicht ist die Zersplitterung gar nicht schlecht, weil dann haben wir einfach mehr Agenten, die mehr verschiedene Taktiken ausprobieren und vielleicht findet irgendjemand irgendwie eine Herangehensweise, wie wir die Linke rekonstituieren können. Natürlich gibt es dann die Gefahr, dass irgendwie alle sind zu klein sind, um jemals eine kritische Masse zu erreichen, aber ich würde sagen, vielleicht hilft uns im jetzigen Zeitpunkt einfach nur rumprobieren. Und was irgendwie eine offene Frage geblieben ist, ist, was soll denn überhaupt die Partei machen? Ja, irgendwie zwischen Straße und Betrieb und Parlament vermitteln oder irgendwie ja, grundsätzlich die Arbeiterbewegung zusammenhalten oder ich meine, das macht ja die Linke, die spaltet ja nicht irgendwie die Leute oder sowas, habe ich nicht den Eindruck, also sicherlich Wagenknecht und so, darüber kann man reden, aber zumindest lange hat sie das nicht gemacht und auch sonst weiß ich nicht, was sollen wir machen und da würde ich auch an dich anschließen, also wir müssen doch eigentlich die Arbeiterbewegung aufbauen und das ist doch die vorgelagerte Frage, die Partei können wir immer noch gründen, machen wir schnell einen Parteitag, fertig, bums aus, wählen ein paar Leute, super, aber das Problem ist doch, wie kommen wir irgendwie aus dem Rückzug raus, also wie, du hast angesprochen, Inga, wie schaffen wir es, die Niederlagen 80 zu revidieren. Und das ist ja eine Frage eigentlich, die Gewerkschaften erklären müssen. Oder die nur mit Streiks, würde ich sagen, geklärt werden können. Und das heißt, wir müssen uns eigentlich die Frage nicht, wie stehen wir zur Linkspartei stellen, sondern wie stehen wir zum DGB, wie stehen wir zur gewerkschaftlichen Organisierung und so weiter. Und ich wollte fragen, weil ansonsten, was ist denn die Rolle der Partei? Also wenn wir jetzt eine Linkspartei hätten, was würden wir denn machen? Ja, danke also für jetzt auch nochmal den letzten Kommentar. Also die Linke ist nicht sexy, sie eiert rum oder die Wahrnehmung ist, dass sie jetzt auch im Ukraine-Krieg rumeiert, dass sie vor allem sich ineinander verbeißt, ne, sich vor allem auf irgendwie innerparteiliche Strömungskonflikte konzentriert und auf jeden Fall an den Aufgaben und Herausforderungen in dieser Situation, in der ja selbst in Deutschland über 30% keinerlei Ersparnisse haben, um jetzt auf ihre Inflation reagieren zu können, und fast 2/3 der Bevölkerung ihr gesamtes Monatseinkommen ausgeben, um die laufenden Kosten zu decken. Ne? Also es findet ja eine, trotz der tollen Tarifrunden insgesamt, ja, 75.000 neue Verdi-Mitglieder und so, die Tarifpolitik nicht in der Lage ist, der Verarmung breiter Bevölkerungsmassen was entgegenzusetzen. Ne? Das heißt also, objektiv sind die Bedingungen für eine Partei vorhanden. Und trotzdem glaube ich, wenn man den Blick über Deutschland hinaus weitet, gibt es offensichtlich strukturelle Gründe für die Schwächen linker Parteien. Ich glaube, dass die, so wie du das formuliert hast, also ich glaube, es gibt natürlich besondere Gründe, warum es hier keinen Sanders und Corbyn gibt. Das hat einerseits damit zu tun, dass halt wir in Proporzwahlrechtssystemen sind und keine Mehrheitswahlrechtssysteme, ne, wo im Prinzip mit so charismatischen Einzelfiguren wie Corbyn und Sanders die Idee verbunden sein konnte, der ist glaubwürdig, wenn der kommt, dann sozusagen führt er 15 Dollar Mindestlohn ein, dann schafft er die Studiengebühren für alle ab und, ne, oder die Studienschulden werden gecancelt. Das ist natürlich in einem so einem Proporzwahlrecht, wie wir das haben, nicht so einfach möglich. Und trotzdem glaube ich, dass du recht hast, dass so jemand wie Lafontaine wahrscheinlich jetzt bedauert, dass er nicht in der SPD geblieben ist und den Moment abgewartet hat, um dann halt zu reduzieren. Ne? Was ich sagen will, ist, ich hadere mit vielem, was die Linkspartei macht, oder sozusagen, ich halte viele Sachen auch für taktische Fehler, also ne, bei aller Strukturprobleme hätte ich mir zum Beispiel in der Corona-Krise einen linkspopulistischen Kurs gewünscht, also dass man sich nicht, ne, die Partei war massiv gespalten in Lockdown-Lockerung, und dass man sich nicht auf eine Seite stellt, halt Lockdown, und den anderen Teil dann einfach in die Arme von Basis und AfD treibt. Und man hat sich einfach die Probleme des Kapitalismus selber angeeignet, indem man, ne, man hätte auch einfach sagen können, Lockerung, Lockdown ist eine Scheinalternative, die von denen eingebrockt worden ist, die halt das Gesundheitssystem jahrelang ökonomisiert haben, die irgendwie die Krankenhaus-Intensivstationsbetten gekürzt haben, in Gesundheitsämtern gekürzt haben, weswegen wir überhaupt nicht mehr wissen, wer sich wo infiziert hat und so weiter und so fort. Ne? Also ich hadere damit, aber der Grund, warum ich glaube, dass die Linkspartei gerettet werden muss, ist, weil ich keine Alternative sehe. Also es ist ein bisschen aus Alternativlosigkeit, weil ich nicht glaube, dass irgendwelche Avantgarde-Parteien nach leninistischem Zuschnitt eine Chance hätten, in irgendeiner Weise Klassenpolitik in Deutschland zu machen. Das halte ich für ausgeschlossen. Und ich zugleich sozusagen diesem Modell, Ralf hat es ja auch gesagt, ne, im besten Fall hat man zwei Parteien, Wagenknecht und eine Linkspartei. Man muss sich ja auch klar, der Streit, der jetzt innerhalb der Partei stattfinden wird, der wird danach außerhalb, also mit zwei Parteien stattfinden, die sich gegenseitig bekriegen und sozusagen, ne, wechselseitig die Vorwürfe machen, ihr seid doch nur linksliberal und die anderen sagen, ihr seid ja rechtsoffen und so weiter. Das wird also sozusagen dann weitergehen. Und ich tatsächlich glaube, wenn Wagner tatsächlich, das wäre ja wünschenswert, dass, ne, so eine Formation der AfD und der CDU massenhaft Wähler abziehen, aber das bedeutet auch, dass sie programmatisch letztlich diesen Stimmung Rechnung tragen müsste, um sozusagen diese Wählerschichten beizubehalten und damit natürlich auch bestimmte Diskurse bedienen müsste. Ich glaube, die Grundproblematik, mit der wir es zu tun haben, ist, und Ralf hat das ja auch angesprochen, ist, wir sind in nicht- bzw. kontrarevolutionären Zeiten. Na, also man wird heute ja nicht Marxist, weil man wie Brecht irgendwie die kämpfenden Klassen sieht und deren, ne, sozusagen Legitimität und glaubt irgendwie, ne, sondern man wird Marxist eigentlich nur aus der Theorie. Man weiß, es gibt sozusagen Ausbeutung und, ne, Klassenverhältnisse, aber die kämpfende Klasse, ja, ne, tolle Tarif, ne, so, aber letztlich, ne, so, letztlich, man kommt aus theoretischen Gründen dazu. Und dann ist es fast ein Wunder, dass in der Partei es durchgesetzt wurde, dass man neue Klassenpolitik zum Leitbild der Strategie macht. Ne? Und also man muss es einfach aushalten, in der linken Partei nicht revolutionären Zeiten zu sein, wo sozusagen die Tendenz zu Kulturkämpfen, die Tendenz zu, ist man für Gender oder, ne, gegen Gender oder Sternchen oder nicht Sternchen und wie hält man es mit Toiletten für, ne, drei Geschlechter und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen, das ist, weil es so wenig Klassenkämpfe gibt, sind diese Kulturkämpfe natürlich so dominant und die wirken natürlich dann auch in real existierende Linksparteien. Und wie man dann da rauskommt, die Klasse zu reorganisieren, es gibt halt Lernprozesse. Ne? Also ich glaube, dass sozusagen, also Sanders, Corbyn, Syriza trotz der endgültigen Niederlagen doch einen Schritt vorwärts waren. Ne? Also wir fangen nicht immer wieder bei Null an. So, ne? Also es ist daraus was entstanden. Du hast es erwähnt, ne? Dass also dann junge Leute, ne, plötzlich irgendwie, guckt euch die Democratic Socialists of America an, ne? Wie viele junge Leute plötzlich jetzt irgendwie sich für Sozialismus interessieren. Und von daher glaube ich, also wir brauchen Fehlerfreudigkeit und sollten es nicht so rigide behandeln und nicht leichtfertig das Projekt einer pluralistischen Linkspartei aufgeben, weil, wie gesagt, wie ich es am Anfang formuliert habe, die Folgen eines Scheiterns der Linkspartei wirklich dramatisch werden für die Linke in Deutschland, weil wir italienische Verhältnisse bekämpfen. Ja, weil Gewerkschaften angesprochen und ich denke schon, dass, also ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten, Leute, die irgendwie was von Arbeiterklasse und Marxismus und Linke erzählen, so richtig ernst zu nehmen, wenn sie noch nicht mal Gewerkschaftsmitglied sind, also wenn sie beschäftigt sind, bei Studis ist das ein bisschen was anderes, aber wenn sie abhängig beschäftigt sind und nicht mal in der Gewerkschaft sind, finde ich das immer dubios. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich mittlerweile glaube, dass man tatsächlich eine neue Partei zusätzlich braucht, weil ich auch nicht sehe, dass die SPD in der Weise wieder brauchbar zu machen wäre oder dass das gelungen sein könnte, wenn, was weiß ich, viele, die jetzt irgendwie damals dann in die Linke gegangen sind, da drin geblieben wären. Ich habe den Laden auch lange genug erlebt und da war sie noch linker als heute, ne? Also in den 80ern, 90ern. Ja, da wäre, also mein, das positivste Modell, was ich mir vorstellen kann, da geht es erstmal gar nicht um Sozialismus, sondern dafür zu sorgen, dass es überhaupt möglichst starke Kräfte gibt, die Interessen der Arbeiterklasse sozusagen zur Geltung bringen und überhaupt linke Politik vertreten, wäre meine positivste Vorstellung noch tatsächlich, dass es zwei Parteien gibt, die es beide irgendwie schaffen, sich über Wasser zu halten, und dann wäre es tatsächlich wichtig, dass sie ein vernünftiges und konstruktives Verhältnis zueinander entwickeln und dass vielleicht man nicht noch übler miteinander umgeht, als Linke und SPD miteinander umgehen. Das ist doch irgendwie auch alles völlig bescheuert. Ja, überhaupt kritische Masse und so, das finde ich schon ein wichtiges Argument. Und diese kritische Masse ist in Deutschland einigermaßen formal und klar definiert. Man muss schon irgendwie, um ernst genommen zu werden als Partei, im Bundestag sein. Also ich glaube, das ist einfach schon wichtig, um politisch und in verschiedensten institutionellen Formen bis hin zum Geld eine relevante Kraft zu sein. Sonst ist man wirklich ziemlich am Rande. Und die Partei, die noch am meisten aus meiner Sicht historisch gesehen so eine kleine Partei war, die realen Einfluss hatte, war die DKP in den 70er und 80er Jahren. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass ich irgendwie aus dem Nachbarland ein bisschen Geld kriegte, mal. Zum Beispiel. Das haben wir nicht mehr, ne? Und also ich glaube, das ist schon nicht so irrelevant. Zum Sozialismus zum Schluss nochmal kurz. Also, wie das eigentlich gehen kann. Also, ich bin mir durchaus klar, dass Sozialismus in einem Land oder in einzelnen Ländern sehr schwierig ist und möglicherweise heutzutage, also vor dem Hintergrund der ganzen neoliberalen Globalisierung und, sag ich mal, für ein Land, was nicht so ganz völlig unabhängig ist, sondern sich im Rahmen des US-Imperiums bewegt, fast unmöglich ist. Also eigentlich wäre der Königsweg, es gäbe eine sozialistische Umwälzung in den USA. Das wäre was es bringen könnte, weil die könnten es machen. Mhm. Die könnten es auch global durchsetzen. Die bräuchten doch auf nichts Rücksicht zu nehmen, die nehmen ja auch so schon auf nichts Rücksicht. Deutschland und Frankreich ist doch auch, und dann wieder eine Ja gut, man könnte jetzt natürlich sagen, das gab es zwischendurch uns tatsächlich mal, also eine Vorstellung auch in linken Juso-Kreisen und sonst was, dass vielleicht die Europäische Union sich zu einem dritten Pol entwickeln könnte, der quasi unabhängig von den anderen und auch von den USA quasi eine sozialistische Entwicklung machen könnte, weil schon damals man eher skeptisch war, ob das national noch so geht. Aber die real existierende EU ist ja sozusagen allein auch von ihren institutionellen Strukturen her, von den Verträgen, die dem zugrunde liegen, die ist ja dermaßen neoliberal betoniert, das ist ja alles schwierig. Also die wird bestimmt das nicht sein. Also wie gesagt, das wäre die eine Variante. Und die andere Variante wäre, dass es schon, meine ich wahrscheinlich unbeliebt, mittlerweile ein weiteres Land gibt, was das schaffen könnte, und das ist China. Also was es einfach von seiner Größe und von seiner ökonomischen Potenz und seiner Rolle in der Welt schaffen könnte, wenn nicht zwischendurch da noch alle möglichen Katastrophen passieren. Und da meine ich jetzt nicht in erster Linie die Katastrophen innerhalb des Landes. Wenn man da irgendwie Propaganda abzieht, gibt es da viel zu kritisieren. Aber ob das nun so viel schlimmer ist als in anderen Ländern, das wage ich stark zu bezweifeln. Und wenn man die, was weiß ich, besonders unterdrückten Bevölkerungsteile, die sich in Gefängnissen aufhalten, mal vergleicht mit der Bevölkerungspopulation in den USA und wie die zusammengesetzt ist, dann ist das ja auch irgendwie nicht so einfach. Dann würde ich sagen, das Hauptrisiko im Moment ist, dass die USA in dem Prozess dessen, dass sie sozusagen relativ merken, sie werden schwächer gegenüber China und anderen, dass sie eine hochaggressive Politik machen und dass das tatsächlich in großen Kriegen, gegen die das in der Ukraine noch harmlos ist, enden kann. Und das ist erstmal das größte akute Problem, wo man, finde ich, was gegen machen muss und wo auch ich den Anspruch an linke Parteien in den Ländern habe, dass sie da was gegen machen und sich da nicht einbinden lassen in eine völlig falsche Politik. Also ich meine, ich finde wirklich, dass in diese Frage von internationaler Politik, was in den Medien kommt, ein großer Teil wirklich Propaganda ist, was da verbreitet wird. Ja. Also die Aggressivität im Verhältnis China-USA geht aus meiner Sicht überwiegend von den USA aus. Und vom Westen. Was haben denn deutsche und andere Kriegsschiffe vor der chinesischen Küste zu suchen? Genauso viel wie chinesische und russische Flotten, oder Russen sind ja Anrainer, nee, wie chinesische Flotten in der Nord- und Ostsee zu suchen haben, nämlich gar nichts. Ja? Und es ist lächerlich zu behaupten, die Chinesen würden die Freiheit der Meere im südchinesischen Meer gefährden. Die haben ein Interesse, dass die Meere offen sind. Die USA machen das, damit sie es zumachen können, notfalls im Konflikt mit den USA. Ja? Das ist alles irre, was hier sozusagen verbreitet wird in der internationalen Politik. Das wollte ich noch sagen. Ja, dem allerletzten würde ich größtenteils zustimmen. Nicht ganz, aber größtenteils. Ich glaube, das ist aber eine spannende Frage für ein weiteres Panel irgendwie über den Imperialismus heute. Und also zum Beispiel auch die Frage, was eigentlich der deutsche Imperialismus damit zu tun hat. Nämlich auch in dieser Frage in der Beziehung zwischen Deutschland und China und so weiter, auf die jetzt nicht eingehen werde, aber vielleicht bei einem Bier nachher. Ich wollte kurz auf deine Frage antworten, was sollte dann so eine Partei machen? Und dann ein bisschen noch weitergehen. Also wir haben ja so, meine Beispiele des Klassenkampfes waren bisher Frankreich heute, aber ich gehe jetzt mal doch nach Deutschland. Also was haben wir denn in den Tarifrunden gesehen? Wir haben gesehen, die Postleute wollten einen unbefristeten Erzwingungsstreik. Wir haben gesehen, es sollte in anderen Tarifbewegungen, gab es viele Stimmen, die gesagt haben, die brauchen einen unbefristeten Streik und so weiter. Was haben aber die Gewerkschaftsführung gemacht? Bei der Post, einen Tag bevor es losgehen sollte, mehr oder weniger, haben sie das abgeblasen. Bei der Bahn, mal gucken, also wir machen ja jetzt Urabstimmung, mal gucken, was dann passiert, ob sie es dann auch nochmal kurzfristig abblasen werden oder so. Ne? Aber, also was sollte eine sozialistische Partei machen? Sollte die Selbsttätigkeit der Arbeiterin an der Basis organisieren, an der Arbeit, naja, was heißt Gesellschaftsspiel? Die Kolleginnen an der Post haben ein verdammtes Recht, ihren eigenen Streik zu bestimmen und nicht die Gewerkschaftsführung, die 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal so viel wie sie verdient und die in ihrer verdammten Chefetage sitzen und alleine entscheiden, ob es einen Erzwingungsstreik gibt oder nicht. Das entscheidet kein Gewerkschaftsmitglied an der Basis. Das hat nichts mit irgendwie Sozialismusfantasie oder so zu tun. Das hat damit was zu tun, dass es eine, also die Gewerkschaftsbürokratien sind die größte Stütze der Sozialpartnerschaft in Deutschland. Die Partei, deswegen habe ich gesagt, Lenin hat davon gesprochen, dass eine sozialistische Partei revolutionäre Fraktionen in den Gewerkschaften aufbauen muss. Wenn linke Mitglieder an der Basis der Post zum Beispiel für Streikversammlungen, für einen unbefristeten Erzwingungsstreik, für die Durchsetzung des Mandats des Erzwingungsstreiks gekämpft hätten, wäre ich 110% dabei. So. Also wenn ich darüber spreche, dass wir eine revolutionäre Partei aufbauen müssen, dann rede ich nicht davon, einfach in unserem Hinterzimmer zu sitzen oder irgendwas, sondern es geht darum, die aktive, also auch eine also die klassischen Marxistinnen haben das Einheitsfront genannt, ne? Also einen gemeinsamen Kampf, um konkrete Ziele zu führen, auch mit denjenigen, die SPD damals, also die sozusagen Wählerinnen anderer Parteien waren und so weiter. Ne? Also es geht darum, die konkrete Selbsttätigkeit weiterzuentwickeln. Und genau, ich glaube, das kann man schon sehen, dass es in Deutschland auch im Zuge der Krise, also es ist ja nicht nur alles Krieg und so weiter, sondern es gibt ja auch neue Klassenkampfphänomene, auch wenn sie weniger radikal sind, weniger ausgebreitet sind als in anderen Ländern. Aber es gibt einen Aufschwung, auf den wir uns stützen sollten. Und alle linke Mitglieder, die halt in den Tarifbewegungen aktiv sind und so weiter, die unterstütze ich. So. Ich glaube, dass das aber eine zentrale Frage ist, weil... um sozusagen zum Abschluss sozusagen nochmal einen Gedanken zu bringen. Also der Staat ist an einem kämpfendes Feld, sagt Polanski, sagt Inga. Aber das bedeutet nicht, dass der Staat nicht kapitalistisch sein kann. Das ist aber eine wichtige Unterscheidung. Also wenn die Perspektive ist, dass wir sozusagen innerhalb der, also die staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen quasi sozusagen umwickeln können, dass sie dann irgendwie sozialistisch wären und wir dann von oben sozusagen den Sozialismus einführen können, dann sind wir schief gewickelt. Also wir müssen sozusagen natürlich innerhalb dieser Institutionen für eine antikapitalistische Perspektive kämpfen. Aber der Staat wird niemals, also wenn man sagt, der Staat ist eine Verdichtung der Kräfteverhältnisse, das bedeutet nicht, dass der Staat sozusagen, dass es einen graduellen Unterschied gibt zwischen einem kapitalistischen, bürgerlich-kapitalistischen Staat und einem sozialistischen Staat. So wird aber Polanski das häufig gelesen. Und man muss ihn zerschlagen und auf seinen Trümmern einen neuen Staat aufbauen. Denke ich. Genau, und da ist sozusagen das Ding mit der Linkspartei, aber auch mit Syriza und so weiter. Die Frage ist ja, woran waren sie erfolgreich? Sie waren erfolgreich darin, Klassenkampfprozesse umzulenken. Also Syriza hat es ja geschafft, Dutzende Generalstreiks umzulenken in eine Regierungsperspektive, die sie innerhalb von wenigen Monaten verraten hat. Sie waren erschöpft, aber sie waren erschöpft, weil die Perspektive darin bestand, nicht den Kampf gegen die Troika bis zum Ende zu führen, sondern sich am Ende sozusagen auf die Memoranda eingelassen hat. Genau, aber auch das ist vielleicht eine Sache, die wir dann tiefer noch bei einem Bier diskutieren können. Was ich damit sagen will, ist, die Linkspartei war und ist und wird immer sein eine Partei, deren Perspektive ein Regierungsprojekt ist. Wir haben sehr wenig über die konkrete Linkspartei, zum Beispiel hier in Berlin gesprochen heute und so. Aber sie ist ja eine Partei, die Abschiebung mitträgt, die Zwangsräumung mitgetragen hat und so weiter. Die Hartz IV mit umgesetzt hat, wohl oder übel, auch wenn sie es schlecht fand. Und es ist eine Partei, die sozusagen all diese Dinge mitgetan hat, aus der Logik des geringeren Übels heraus. Und die Frage ist, wollen wir das weiter? Ich glaube eigentlich nicht, weil es hat auch nicht geklappt. Also die Linkspartei liegt am Boden. So. Und ich glaube, wir müssen was anderes aufbauen. Und wenn wir sozusagen von veränderten Rahmenbedingungen sprechen, dann geht es quasi darum, also für mich geht es darum, die Rückkehr, natürlich unter neuen Vorzeichen, da stimme ich zu, die Rückkehr zum revolutionären Marxismus des Anfang des 20. Jahrhunderts in dem Sinne, dass das, was den Marxismus ausgezeichnet hat, sozusagen über die Jahrzehnte ein bisschen verloren gegangen ist. Inga, du hattest es angesprochen mit dem Aspekt sozusagen, dass die politische Ökonomie verloren gegangen ist. Daniel Ben Said, ein französischer Marxist, hat gesagt, der Marxismus hat sich zu einem strategischen Nullpunkt entwickelt. Das strategische Denken, wie man sozusagen den Staat zerschlagen kann, ist völlig verloren gegangen. Und was ich denke, ist, dass man einen Marxismus mit strategischem Schwerpunkt wieder aufbauen muss und über diese Frage der revolutionären Strategie wieder mehr sprechen muss. Und in diesem Sinne, um meinen Beitrag zu beenden, ganz am Anfang, in der Ankündigung, die du vorgelesen hast, Jakob, hast du gesprochen von der Konferenz für den revolutionären Bruch mit der Linkspartei. Ich weiß nicht, ob euch das klar war oder so vielleicht, aber also diejenigen, die den Konferenz organisiert haben, da war ich mit dabei. Und genau, ich weiß nicht, ob es allen im Publikum klar war. Dass ihr das wusstet, das weiß ich schon, aber deswegen habt ihr mich auch angefragt. Ich wollte es hier nochmal klar sagen, sozusagen, wir haben versucht klarzumachen, gemeinsam mit Leuten, die eben Teil der Linkspartei waren, darüber zu reden, wie wir mit diesem Projekt abrechnen müssen. Und warum wir heute eine revolutionäre Alternative aufbauen müssen, heute die Vorbereitungsaufgaben dafür machen müssen, weil wir nämlich nicht abwarten können, bis dann irgendwann sozusagen die Krise vollends über uns hereinbricht. Und mit den Genossen, mit denen wir damals die Fraktion für den revolutionären Bruch gemacht haben, bauen wir jetzt aktuell eine neue Studierendenorganisation auf, als Teil von Klasse gegen Klasse, die heißt Waffen der Kritik. Die befindet sich auch bald an der HU und auch an anderen Orten in Deutschland und würde ich sozusagen euch ans Herz legen, mal den Instagram-Account davon zu liken und so. Ja, meinen letzten Satz zu sagen. Die Diskussion über die Massenpartei hat häufig damit zu tun mit der Frage, wie sollen wir denn an die Massen rankommen sonst? Und unsere Genossinnen in Argentinien, die Partei Sozialistische Arbeiterinnen aufbauen, sind eine Organisation, die ja, ein paar tausend Mitglieder hat, weniger als ein Zehntel der Mitglieder der Linkspartei, die aber dennoch Millionen Stimmen bekommt und im nationalen Fernsehen, in den Parlamenten und so weiter ist, mit einem revolutionär-sozialistischen Programm. Es ist also möglich und die Frage ist sozusagen, wollen wir uns das heute vornehmen oder auf was auch immer warten. Genau, vielleicht zwei kurze und dann ein etwas längerer Punkt. Ich glaube, dass die Aufgabe heute nicht wirklich darin besteht, die Einheitsfront als Taktik anzustreben, sondern also so, das ist eine Taktik des 20. Jahrhunderts und das ist ja, was ich auch so ein bisschen in meinem Text und auch später sagen wollte. So, die war halt eben genau darauf angelegt, dass es zwei große, sich selbst als sozialistisch bezeichnende Massenparteien gab, so, und halt noch viele, die dazwischen gefangen waren. Und die Frage, wie man halt quasi dies nochmal umdrehen kann in eine revolutionäre Perspektive in den 20er Jahren vor allen Dingen. Vor allen Dingen der Punkt, dass... Genau, also die Frage von dir führt so ein bisschen auf die Frage hinaus, so dass der praktischen und der ideologischen Rekonstitution von der Linken, des Sozialismus und des Marxismus in gewisser Art und Weise. Marx war nicht unbedingt allen voran nur Sozialist, sondern ein Kritiker des Sozialismus. Ich glaube klar, dass man sowohl Gewerkschaften als auch die Partei aufbauen müsste in gewisser Art und Weise. Aber gleichzeitig trafen auch Marxisten auf eine gewisse Spontanität der Arbeiterbewegung, die aus sich heraus diese Institution geschaffen hat. Also die Spontanität zum Beispiel der Lassallianischen Partei, in gewisser Art und Weise Arbeiter, die auf Lassalle zugegangen sind, aus diesen liberalen Arbeiterbildungsvereinen kamen und Lassalle daraufhin sein offenes Antwortschreiben zum Beispiel unter die Arbeiter in Deutschland gebracht hat. Und dann gibt es auch nochmal diese feine Frage, die, glaube ich, auch nochmal das ganze Problem vielleicht verkompliziert ist. Kann man aus einfach Gewerkschaften die Partei aufbauen? Also zum Beispiel in Deutschland wurden die sozialistischen Parteien, die Gewerkschaften von Sozialisten aus den Parteien heraus organisiert. Das ist quasi so, Linke haben über Generationen jetzt auch hinweg versucht, immer aus diesen Gewerkschaften heraus irgendwie die Partei aufzubauen. Und quasi darüber auch vielleicht so ein bisschen die Geschichte des Sozialismus, Marxismus tiefer hingegen vergessen. So, ich will jetzt nicht dafür plädieren, das eine oder das andere zu machen, sondern vielmehr die Frage, so, was ist halt verloren gegangen, der wir uns hier heute stellen, nämlich auch der ideologischen, des historischen Bewusstseins eigentlich, der ideologischen Aufgabe. Also Marx als Kritiker der Arbeiterbewegung und der Partei, die eben keine permanenten Institutionen werden sollte, sondern halt einen gewissen Zweck erfüllen sollte. Und das war die Revolution und vor allen Dingen eben die Diktatur des Proletariats. Diese Notwendigkeit über eine über einen Zeitraum von 30, 40 Jahren aufzubauen, also wie du gesagt hast, dass es sonst in Desaster enden würde. Ja, eine Revolution heutzutage endet jedes Mal in Desaster. Seit 1848 ist das der Fall. Und das war der Punkt quasi, dass die Partei und die anderen sozialen Institutionen diese Notwendigkeit für das Proletariat herstellen sollten, die Macht zu ergreifen, den Staat zu zerschlagen und eben nicht einfach nur aus den Trümmern einen neuen aufzubauen, sondern sozusagen zum Absterben zu führen. Dadurch, dass man die sozialen Bedingungen, aus denen heraus der Staat überhaupt erwachsen ist, nämlich die Unreife des Proletariats und die Selbstwidersprüchlichkeit der sozialen Beziehung, was ich auch in dem Text so ein bisschen beschrieben habe am Anfang, diese soziale Frage zu lösen, das ist die Aufgabe nach der Diktatur des Proletariats. Genau, und damit möchte ich, glaube ich, jetzt enden. Ich glaube, das so. Zwei Sätze, wirklich zwei Sätze, die müssen hier nicht um 10 raus sein, sonst sind wir hier eingesperrt. Es ist nicht ganz klar, was ein gewerkschaftlicher Streik in Deutschland ist, nämlich nicht irgendwie ein bisschen Revolution schon davor abspielt, sondern da geht es darum, dass Druck gemacht wird und dass ein Tarifvertrag erzielt wird. Und ein Tarifvertrag ist immer ein Kompromiss, weil den muss die andere Seite nämlich auch unterschreiben. Und wenn man den Eindruck hat oder die Einschätzung hat, man kann nicht mehr rausholen, dann geht eben nicht mehr. Und dass der, es gibt Tarifkommissionen, die sind demokratisch gewählt, die entscheiden das. Und natürlich spielt der Vorstand letztlich auch eine Rolle. Der Vorstand muss immer einen Streik beschließen, weil ein Streik nämlich hierzulande nur funktioniert, vor allem als Erziehungsstreik, wenn die Leute dann auch Streikgeld kriegen. Das ist Geld der Organisation. Ja, und wenn sozusagen die Streiks so laufen würden, dass nur die streiken, sich sozusagen selbst finanzieren, dann wird das sowieso nichts. Also es ist logisch, dass das eine gewisse Zentralisierung kann. Geht gar nicht. Dann vielen Dank. Vielen Dank, Herr Sönke. Das ist nochmal ein großer Applaus. Danke euch allen, dass ihr so lange durchgehalten habt.